Also wir rollen jetzt, ich glaube, unsere Pegel sind soweit auch okay. Pegel die und Frederik. Was? What? Und Pegel die und Frederik ging nach Hause. Wissen wir, was wir grundsätzlich besprechen wollen? Nein? Computer sagt nein. Computer sagt nein? Computer sagt nein. Will ich überhaupt wissen, wovon du redest? Geht's mir noch um Pegel die? Das ist von Little Britain. Oh Mann, das ist mir empfohlen worden, ich hab's nie angeschaut. Ist schon Geschmackssache. Ja. Ihr Geschichtswissen haben Sie aus Videospielen. Ihre Umgangsformen von Reddit und Ihren Humor. Ach, reden wir nicht weiter drüber. Sie heißen Philipp, Dominik und Jürgen. Und sie erzählen euch Dinge über die Vergangenheit, die ihr so garantiert noch nie gehört habt. Erklär doch mal, Jürgen. Willkommen bei Ach, dem Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge. Ach, hier sitzen mal wieder zusammen der Jürgen, der Dominik und der Philipp. Ja, endlich mal normale Leute. Ja, das war das Motto von unserer letzten Aufnahme. Wir waren ja, beziehungsweise zwei Drittel von uns waren ja auf dem Chaos Communication Kongress in Leipzig diesmal und haben so die ein oder andere Podcast-Fernbeziehung aufleben lassen können. Oh, Podcast-Fernbeziehung, wie schön, wie romantisch. Wir konnten vor Ort aufnehmen, lauter nette Leute getroffen. Liebe Grüße von hier aus nochmal an alle. Und wir freuen uns an alle, die uns jetzt deswegen neu hören. Hallo. Hey. Ja, eure Seele gehört jetzt uns. Das habe ich neulich erst gelesen, dass es jemand ins Kleingeschriebene von Verträgen reingeschrieben hat. Dass eine amerikanische Firma irgendwie 1000 Seelen offiziell besitzt, weil die halt, keine Ahnung. Wir hatten auch mal einen Arbeitskollegen, Dominik, ne, der Seelen gesammelt hat. Stimmt, aber was hat der gleich wieder? Der hat immer für irgendwelche Gefallen, er hat Leuten was ausgegeben und wollte dafür dann ihre Seele haben. Die unendliche Seele. Und dann hat er in seinem Geldbeutel so ein paar Zettel gehabt. Das waren dann seine Seelen. Das Risiko würde ich tatsächlich nicht eingehen wollen. Also, Apropos Gefallen. Gefallen hat uns auch ein Kommentar von Grumpy Nerd auf Twitter, der uns schreibt, Spaßfakt, an Weihnachten die Klofolge gehört und meine Mutter sozusagen Drive-by angefixt, als sie vorbeilief. Was ist das? Radio? Klingt ja lustig. In den Arsch gestochen. Schick mir das mal. Kurz darauf kam von ihm jedoch auch, warum reden die so komisch? Das sind Franken. Oh je. Fand ich sehr schön. In den Art geschossen. In den Arsch. Arsch geschossen. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir das gesagt haben in der Folge, ehrlich gesagt. Ich schon. Was, in welchem Zusammenhang? In dem Zusammenhang, in dem die Angreifer die Burg gestürmt haben. Ah. Genau. Und auch gefreut hat uns eine iTunes-Bewertung von einem Mäuschen, die uns schreibt, ach, ich denke, ich bin begeistert. Sowohl die Geschichten als auch das Podcast-Trio sind immer frech und frisch. Freestyle-Qualitäts-Podcast. Ich bin begeistert von historisch inspirierter Humorvermittlung. Vielen herzlichen Dank dafür. Ja, schade, dass es sich da noch nicht ganz sicher ist, aber wir arbeiten dran. Den Glauben in Wissen umzumünzen. Ja, Glauben und Wissen ist ein schönes Stichwort, Dominik. Ich weiß nicht mehr genau, wer von uns behauptet hat, dass Riga in Schweden liegt, aber ich glaube, es kommt aus deiner Ecke. Ja, ja, das kann gut sein und ich gelobe Besserung. Jetzt Asche auf dein Haupt. Ne, kannst du mir nochmal sagen, wo es liegt? Nein. Dann vergesse ich auch nicht. Nein, ich sag's lieber nicht. Am Ende sage ich was Falsches. Du kannst es nachlesen bei uns im Blog, in den Kommentaren. So, es war irgendeine der Kurzfolgen. Wir sind tatsächlich ja noch in der Phase, wo jegliches Feedback auch einfach schön ist. Also auch negativ ist. Das darf man tatsächlich gar nicht falsch einschätzen da draußen. Wenn ihr uns beschimpft, dann freuen wir uns auch, weil das heißt, wir erregen eure Emotionen. Oh nein, das kann sein, dass du jetzt hier die Dose der Pandora, die Büchse der Pandora aufgemacht hast. Damit. Okay, bitte die Hasskommentare auf unserer Homepage, die lieben Kommentare in iTunes mit 5 Sternen. Danke. Oder so, genau. Ja, es ist trotzdem ist einiges passiert, seit wir hier das letzte Mal zusammen saßen, ne? Also das letzte Mal saß jemand anderes sozusagen hier bei einer vollen halben Folge. Genau, wir haben nämlich das letzte Mal an Weihnachten gab es ja die große Pottwichtel-Episode und das habt ihr ja sicherlich schon gemerkt, da waren plötzlich andere Leute hier bei euch, lagen euch andere Leute in den Ohren. Geschenke und also ich muss sagen, mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Wir hatten sehr großes Losglück mit den beiden. Absolut, ja. Very charming. Ja, ich habe sehr viel gelacht. Ich habe sehr viel gelächelt. Mir wurde sehr warm ums Herz. Vielen Dank. Also deshalb hier auch ein ganz großes Lob und Dankeschön an die Radio-Rebellen beziehungsweise die Wochenend-Rebellen. Das ist sein Vater mit seinem autistischen Sohn. Und die haben sich wirklich, wirklich alle Mühe gegeben, unser Format möglichst gut zu adaptieren. Ich möchte jetzt nicht sagen zu kopieren, sondern zu adaptieren. Und sie haben sich sehr viel einfallen lassen, um das Ganze auch wirklich unterhaltsam zu machen. Und jetzt weiß ich nicht, warum Philipp hier in dem Bademantel singt, aber ich fürchte, er wird jetzt gleich Last Christmas anstimmen. Ich liefere es nach versprochen am Klavier. Versprochen, oder? Oh versprochen. Gott. Versprochen ist versprochen. Okay, ich sag mal, bis März schaffe ich da ein kurzes Video online zu stellen. Ist auch kommt schön, auf unserer Homepage. Ist auch schön zu Ostern dann Last Christmas irgendwie zu hören. Ein Kumpel von mir, der Gigi, der pfeift das ganze Jahr über Weihnachtssongs. Das ist extrem verstörend, vor allem im August. Du hast immer dieses latente Gefühl, irgendwas stimmt nicht. Und dann merkst du, dass er halt Weihnachtslieder pfeift. Das ist ein Fehler in der Matrix. Ich bin damit nicht aufgewachsen, aber ich finde, es ist einfach ein brutal fieser Ohrwurm, ist dieses in der Weihnachtsbäckerei. Und tatsächlich damit in der Gegend rumzufuhrwerken akustisch, ist sehr lustig. Gebe ich ihm sehr recht. Die hab diese Erfahrung auch gemacht habe. Was ich aber jetzt zum Thema Pottwichteln noch dazu sagen möchte, also wer die Folge hören will, die wir für jemanden anders gemacht haben, der müsste mal bei Jugesa vorbeischauen, dem Junggesellenabend. Ich finde auch, das ist was geworden, das kann man sich auf jeden Fall zumindest mal anhören. Ja, haben wir tatsächlich vorhin erst besprochen, ich werde es auch auf der Website verlinken und in den sozialen Kanälen findet man es ohnehin schon. Es ist ziemlich gelungen, ehrlich gesagt. Auch hier war ich begeistert, in dem Fall mal von uns. Es hat mega Spaß gemacht, das aufzunehmen. Ja, genau, es ist mal so ein neues Format auszuprobieren, hat echt riesen Spaß gemacht. Ja. Und ich habe vieles über eure Vorlieben für Bonbons erfahren. Ich habe viel über euch erfahren, was ich vielleicht gar nicht hätte erfahren wollen. Aber ich hoffe, du kannst jetzt wieder gut schlafen. Zurzeit schlafe ich ganz gut eigentlich, ja doch. Danke der Nachfrage. Sodala, der Krausi Mausi hat uns schon angekündigt, dass das hier tendenziell eine Stunde länger dauert als kürzer. Dann sollten wir vielleicht mal geschickt überleiten in die, In Ach. Ja. Wir steigen ab in die Untiefen der Geschichte. Ich muss ganz kurz vorweg schieben, also das könnte jetzt tatsächlich ein Thema sein. Ich habe mit zwei Leuten jetzt die Tage darüber geredet, was ich plane für den nächsten. Ob ich einen Anwalt zuschalten soll? Für die nächste Folge und die haben mir beide gesagt, ah ja, die Geschichte kenne ich. Deswegen Moment. Bin ich jetzt sehr gespannt. Kurze Frage, seit diesem Jahr ist ja der Paragraf für Majestätsbeleidigung gefallen in Deutschland. Hat es damit zu tun, dass du diese Folge jetzt machst? Nee, aber heißt es, wir dürfen nicht mehr gemein zu Dominik sein, oder? Oh, nein, jetzt dürfen wir. Achso, jetzt dürfen wir. Ja. Ach, jetzt dürfen wir. Ihr dürft jetzt quasi den Böhmermann machen. Dann mag ich jetzt nicht mehr. Ich möchte mit euch viel lieber über Ronald Arthur Biggs sprechen. Klingt nach einem Rappernamen. Nein. Oder einem Bankräuber. Man kennt ihn vielleicht als Ronnie Biggs. Sagt euch das was? Nein. Es könnte sein, dass mir was sagt, aber nein. Sehr schön. Ronnie Biggs wird am 8. August 1929 in London geboren. Seine Eltern Henry Jack Biggs, in Klammern Koch, und Lillian Edna Clayton gehören der Arbeiterklasse an, aber ihm und seinen vier älteren Geschwistern fehlt es an nichts. Das ändert sich jedoch, als im Zweiten Weltkrieg die Bomben auf London fallen. Ronnie wird evakuiert, kommt erst nach Devon, dann nach Cornwall und kehrt erst 1942 wieder nach London zurück. Ronnie Biggs, how much are... und so weiter. Ah ja. Last Christmas magst du nicht singen, aber jetzt kommst du mir hier so. Nein, ich brauche immer einen Bademantel dafür. Ach so. Und da braucht sie ja erst doch die iTunes-Bewertungen. Das war doch der Deal. Also, ich habe uns noch keine geschrieben. Ja, mach doch mal. Mach doch mal. Als Ronnie 13 Jahre alt ist, stirbt seine Mutter. Und das ist auch ungefähr die Zeit, als der kleine Ronnie seine Zimmermannslehre gegen eine Karriere auf der schiefen Bahn eintauscht. Mit 13 hat er eine Zimmermannslehre schon gehabt? Steht hier, wenn ich so recht drüber nachdenke. Er steht im Internet, das vielleicht, muss stimmen. Vielleicht hat er auch mit der schiefen Bahn schon früher angefangen. Okay. Die schiefe Bahn ist einfach so ein Kegelverein mit sehr schlecht gepflegten Bahnen. Vielleicht war das auch nur ein bisschen unsauber formuliert. Ich habe heute Morgen tatsächlich noch ziemlich zusammengekürzt, weil wir sonst, glaube ich, hier den ganzen Tag verbracht hätten. Du verkaufst dein Produkt gerade unglaublich gut. Geil, ne? Mit 15 steht er zum ersten Mal vor Gericht. Er hat einen Radiergummi und Nachfülltinte in einem Schreibwarenladen mitgehen lassen. Weitere Gerichtsbesuche folgen in kurzen Abständen. Wir müssen diese Sachen auslöschen und ausradieren. Ich muss meine Vergangenheit ausradieren. Aber ist schon geil, wenn du vorm Gericht stehst und dich rechtfertigen musst, weil du ein Radiergummi geklaut hast. Ich habe in einer der vorherigen A-Folgen haben wir doch, wer war es, Karl May, der aus dem Lehreramt rausgeschmissen wurde, weil er irgendwie einen Taschenrechner ausgeliehen hat. Spätestens jetzt sollte klar sein, die sollte man in Reihenfolge hören. Weißt du nicht, welche? Ja, ja, oh ja, stimmt. Mit 18 schreibt sich Ronny bei der Royal Air Force ein, wo er sich für 8 Jahre aktiven Dienst und 4 Jahre Reserve verpflichtet. Aber nach einem Absent Without Leave, also einem unerlaubten Entfernen, und einer Verurteilung wegen Diebstahls wird er unehrenhaft entlassen und ins Gefängnis gesteckt. Also das war es dann auch wieder mit seiner Royal Air Force Karriere. Im Levis Prison for Young Prisoners lernt Ronny die ersten richtigen Verbrecher kennen. Also nicht wie die Jeans. Nicht wie die Jeans. Sponsored by Levis. Levis. Darunter einen Postbeamten, der seine eigene Postfiliale überfallen hatte. Ganz schön Hände clever. Hoch, ja, mach ich. Gib das Geld her, da auf dem Tresen. Schneller, schneller. Halt's Maul, Quatsch. Ja, die musste immer so hin und her laufen zwischen hinter dem Schalter und davor. Und er hatte dann auch so eine Brille mit so einer Nase vorne dran. Ja. Wen er auch kennenlernt in der Zeit, ist ein Mann namens Bruce Reynolds. Den Namen solltet ihr euch merken. Den werde ich später abfragen. Nee, der taucht noch öfter auf. Mit der Zeit wurden wir gute Freunde, schreibt Ronny später in seiner Autobiografie. Und wir entdeckten ein gemeinsames Interesse an Musik, Literatur und dem Brechen von Gesetzen. Aber ist es, ich glaube doch, das ist doch dieser große britische Postraub. Ja. Ja. Ah. Ja, doch, kenne ich schon. Ah, nein, doch. Aber du hast doch vorhin gesagt, ob das nicht mit Diebstahl ist und du hast noch verneint. Du hast gemeint, in die richtige Zuerst hat er nach Rap gefragt und dann habe ich gesagt nein. Und dann hat er gesagt Banküberfall. Dann habe ich gesagt, das ist schon näher dran. Du, ich hab zwei Bücher über das Thema geschrieben. Habe ich das schon mal erzählt? Geschrieben? Ja. Du hast zwei Bücher über das Thema geschrieben. Ach, von dir ist es. Das wäre so geil. Jürgen hatte niemals in seine geguckt, von wem das Buch eigentlich war, das er zur Recherche benutzt hat. Das wäre jetzt auch mega witzig, wenn es wirklich einen Typ einfach gäbe, der, keine Ahnung, 1982 ein Buch geschrieben hat über dieses Thema und der einfach zufällig auch Dominik Schmidt heißt. Ja, einer der häufigsten Namen Anfang 80er. Aber das wird trotzdem lustig. Na, wir können jetzt auch aufhören. Okay. Also wenn ihr die Geschichte schon kennt. Du musst eh früher weg. Soll ich das ist gut. Soll ich, na dann, ciao Leute, bis zum nächsten Mal. Das Outro einspielen? Nee, die Geschichte ist natürlich trotzdem mega erzählenswert. Natürlich. Also ich glaube kaum, dass du mir, bei allen Dingen nickend zustimmen wirst und sagen, ah ja, das wusste ich. Und Jürgen, ich weiß so gut wie gar nichts darüber, von daher möchte ich schon noch erfahren. Ich würde vor allen Dingen jetzt auch ganz klar mit der Wahrheit rüberkommen, ich habe gar keine Bücher darüber geschrieben. Dominik, jetzt bin ich schwer enttäuscht. Da, da, da. Am Ende ist auch dein Lord-Titel gar nicht echt. Moment, der ist echt, der hat viel Geld gekostet. Also, mit seinen neuen Freunden diskutierte Ronny die Chancen und Risiken eines Überfalls auf einen Postzug. Während Ronny in den folgenden 14 Jahren immer mal wieder im Knast landen wird, legt Bruce eine steile Karriere als Verbrecher hin. Bruce bringt es bis zum Spitznamen Prince of Thieves, Ronny bringt es zum angestellten Zimmermann. Der Bruce Springsteen. Der bringt's dem. Ja. Selbst als er die Liebe seines Lebens, eine Frau namens Charmian Powell, kennenlernt, bringt ihn das nicht zur Raison. Im Gegenteil, er überredet sie, 200 Pfund aus der Kasse an ihrem Arbeitsplatz zu stehlen. Also jetzt ist er nicht nur Verbrecher, sondern er ist auch noch Pimp. Natürlich, Moment, Pimp ist jetzt ein bisschen was anderes, würde ich mal sagen. Naja, du überredest jemanden quasi zu Dingen, die dir Geld einbringen, so im weiteren Sinne. Das erinnere mich jetzt auch wieder dran, wo wir die Definition von Groupie irgendwann mal nachgeschlagen haben. Das würde mich mal interessieren, was die Definition von Pimp ist. Wir klären das mal. Natürlich landen beide dafür hinter Gittern. Und weil sowas ja auch irgendwie total verbindet, heiraten sie nach der Freilassung auch gleich. Natürlich. Der Schwiegervater findet es nicht so gut, aber da haben sie auch eine Antwort irgendwie drauf und die lautet, ja, wir schwängern einfach mal gerade hier schnell die Charmian und dann muss der Schwiegervater quasi sein Einverständnis geben. Ding Dong. Also das war das Geräusch der Hochzeitsklugen. Empfängnis. nur falls ihr euch wundert. Jürgen hat dann wohl auch zu Hause so eine Glocke hängen, ding, ding, ding, Empfängnis ding, ding. Erfolgt ist. Das ist ja sogar so eine riesen Schiffsglocke. Und dann im weit entfernten Dorf sitzt der Dominik am Fenster. Oh, Jürgen hatte Glück. Zum zweiten Mal in diesem Jahr. Am 20. Februar. Ist jetzt witzig, weil es ist gerade der dritte? Vor allem, dass es jedes Mal zur Empfängnis geführt hat. Ach so, ja, nee. Am 20. Februar 1960, um mal wieder zum Thema zurückzukommen, heiratet Ronny seine Charmian und am 23. Juli kommt Nicholas Grant Biggs auf die Welt. Ronny arbeitet sich den Buckel krumm in seinem Job als Zimmermann und schiebt am Wochenende Sonderschichten als Maurer bei seinem Nachbarn, um seine junge Familie durchzufüttern. Aus diesen Wochenendarbeiten erwächst eine Geschäftspartnerschaft, die zeitweise sogar bis zu 10 Angestellte beinhaltet. Wow! Die Auftragslage ist aber deutlich besser als die Zahlungsmoral der Kunden und so ist Geld nach wie vor notorisch knapp. Es wird finanziell noch finsterer, als am 24. März 1963 Ronnys zweiter Sohn Christopher auf die Welt kommt. Oh. In seiner Not beschließt Ronny, seinen alten Knastkumpel Bruce Reynolds um 500 Pfund anzupumpen. Der ist gerade nicht flüssig, hat aber einen Vorschlag. Ein Vorschlag, mit dem Ronny eine ganze Weile nicht mehr würde arbeiten müssen. Die einzige Bedingung, die er stellt, ist, damit Ronny mitmachen darf, muss er einen Zugführer auftreiben, der mit einer Diesellokomotive umgehen kann. Und zum Glück kennt Ronny genau so jemanden. Also er hat so jemanden in seinem Kreis der Kunden. Oh, okay. Nennen wir ihn mal Peter. Also der wirkliche Name ist bis heute nicht bekannt, aber er spricht immer von Peter. Also wenn ihr irgendwelche Pläne habt, ich kenne jemanden, der fährt für die Deutsche Bahn Zug. Das ist gut, auf den kommen wir vielleicht nochmal zu sprechen, den merken wir uns mal. Ja, sehr gut. Hallo. Also, Bruce stellt Ronny erstmal einen ganzen Haufen Leute vor. Und Ronny beschreibt dieses erste Kennenlernen mit, ich muss sagen, das sah nach einem ganz formidablen Haufen aus. Mit wenigen Ausnahmen waren es alles große Männer. Und obwohl sie gut gekleidet waren, hatten sie alle das charakteristische Aussehen von Bösewichten. Oh, Ringbrüdern. Hatten alle so Narben im Gesicht und eine Augenklappe. Auch erfährt Ronny, worum es eigentlich überhaupt genau gehen soll. Die Gang plant, einen Postzug zu überfallen, wie wir jetzt schon gerade besprochen hatten. Und ich lese euch jetzt mal kurz die Namen der Beteiligten vor, damit ihr zumindest die schon mal gehört habt. Ein paar davon tauchen nochmal auf, ein paar nicht. Aber dass ihr zumindest die Namen schon mal kennt. Wir klauen alle Liebesbriefe, dann gehört die Liebe uns. Okay, also wir haben Jimmy White. Sei nicht der Geiselname. Wir haben Jimmy White, Charlie Wilson, Roy James, Tommy Wisby, Jim Hussey, Bob Welch, Buster Edwards, Roger Cordray, Gordon Goody, John Daly, Bruce Reynolds, Ronny, einen Mann, den wir Peter nennen, und dann noch drei Männer, die auch nicht bekannt sind bis heute tatsächlich. Die nennen wir mal Mr. One, Mr. Two und Mr. Three. Bist du auch genauso enttäuscht wie ich, dass jetzt keine richtigen Verbrechernamen gerade gekommen sind? Ganz genau das. Ich wollte genau drauf einsteigen. Warum haben die nicht immer so einen Mittelnamen? So Klunkerede? Ja. Ja, oder Johnny the Snitch Reynolds oder sowas. Snatch. Nee, muss ich euch enttäuschen. Oh. Das war in England offensichtlich nicht so. Oh, Spaßbremsen. In den folgenden Tagen bringt Ronny seinen Freund Peter zum Bahnhof, um sich den Zug, um den es gehen soll, näher in Augenschein zu nehmen. Mal ganz kurz, einfach mal um Kontext zu geben. Ich glaube, heutzutage macht man sich kein Bild mehr wirklich, was so ein Zug damals beinhaltet hat. Gehst du da drauf ein? Ein bisschen, ja. Klar. Okay, gut. Weil wir werden es dann natürlich rauskriegen, wenn wir drauf kommen, was sie da eigentlich genau geraubt genau, haben. Genau, weil so. Man geht jetzt gerade davon aus, so heutzutage sind halt Amazon-Pakete und dann ist halt hier ja. Eine Stereoanlage und sonst viel, aber das ist ja doch. Nee, es ist ein Postzug, ja. Ja. Da kann man, da reden wir gleich nochmal drüber, ja. Also jedenfalls schaut er sich jetzt erstmal das Modell der Lokomotive am Bahnhof genauer an. Das funktioniert so, Peter schmeißt sich einfach in den Overall, geht zu dem Zugführer hin und sagt, ey, ich werde hier bald auch auf so einem Zug sitzen und den von A nach B fahren. Kannst du mir mal kurz erklären, so, worauf es ankommt? Und der Zugführer nimmt ihn natürlich mit in den Führerstand und erklärt ihm bereitwillig alles. Der Traum eines jeden Jungen. Der Traum eines jeden Jungen. Der Eisenbahn mag. Oder auch Mädchen, das Eisenbahn mag. Und so lernt Peter auch, dass man, also er kann zwar mit Zügen umgehen, er war jetzt, glaube ich, nicht Zugführer, aber er hat irgendwie, ich weiß nicht, im Hafen oder irgendwo, er hat schon mal mit Zügen irgendwie zu tun gehabt und ist auch schon mal gefahren. Aber er lernt jetzt auch, dass man bei genau dieser Diesellokomotive einen gewissen Bremsdruck braucht, um überhaupt erst losfahren zu können. Und der muss auch entsprechend aufgebaut werden. So, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, auf die wir vielleicht aber auch nicht. Ich werde auch nochmal zurückkommen werden. Foreshadowing! Was auch passiert ist, dass in der Zeit über Mittelsmänner eine Farm angekauft wird, die Leather Slate Farm. Es ist ein kleines Gehöft irgendwo im Nirgendwo, jedoch recht nahe an einer Bahnstrecke, logischerweise. Eine ganze Farm, okay. Und die beiden Männer, oder ich weiß nicht, ob es zwei oder drei waren, die als Fahrer in der Gruppe sind, die testen auch schon mal aus, wie so die Wege sind, wie lange man so braucht von dieser Farm dann zum Bahngleis und wieder zurück und überhaupt. Also sprich, es klingt ein bisschen danach, dort halten wir ihn an, räumen ihn leer in die Farm rein. Vielleicht. Außerdem wird ein Land Rover angekauft, ein zweiter wird geklaut und auch ein ausgedienter Armeetruck wechselt in diesen Tagen den Besitzer. Wie mobil waren denn damals solche Autos? Wie kann man sich das vorstellen? Naja, wir sind in den 60ern. Also das ist jetzt sind schon richtiger sind schon, okay, sind schon okay. Autos. Also 60er Jahre, okay. Also ich schon eher modernere Autos. Ich habe vor allem gerade voll das A-Team-Flag. Ja. Ich finde das auch so. Ich hab einen Plan. Auch wie so oft kann ich jedem nur diese Biografie ans Herz legen. Das ist so. Von B.A. Baracus? Nein, von Ronnie Biggs. Ah! Das ist einfach so, man kriegt so ein richtig cooles, so geht so in Richtung Ocean 11, so ein richtig, yeah, so ein Gangster-Vibe und schön. So, ja. Das ist irgendwie, ja, man fiebert mit denen, obwohl es halt eigentlich echt krasse Bösewichte sind und auch offensichtlich nach Bösewichten aussehen. Das ist das Beste eigentlich, dass sie nach Bösewichten aussehen. Naja, Ronnie erzählt seiner Frau, dass er einen Job außerhalb angenommen hat, für den er 2 Wochen unterwegs sein werde. Also es geht, glaube ich, um Holzfällen. Und er erzählt auch, dass Peter ihn begleiten soll, um dort als Koch auszuhelfen. Also er bereitet schon mal sein Alibi vor. Und Charmin ist zwar nicht begeistert, dass er irgendwie weg sein wird, weil er auch seinen 34. Geburtstag damit verpassen wird. Aber das Versprechen von viel Geld und einer nachgeholten, prunkvollen Festivität besänftigt sie schlussendlich. Mit den Worten und benimm dich gut verabschiedet sie ihren Gatten früh am Morgen des 6. August 1963. Oh, 6. August. Historisches Datum. Historisches Datum. Um Punkt 8 Uhr trifft sich Ronnie mit Peter, Bruce und ein paar weiteren seiner neuen Kumpels in der Nähe der Victoria Station, von wo aus sie nach einem Käsesandwich alle gemeinsam zur Farm fahren. Wie halt ein Bild in unseren Köpfen zeichnet, halt dieses neckische Detail nach einem Käsesandwich. Ich bin ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte eigentlich, dass man in so feinen englischen Kreisen immer Gurkensandwiches isst. Ist es a thing? Ich weiß nicht, kennst du The Importance of Being Honest? Nein, wie also wichtig nur vom ist es, ernst zu sein? Okay. Genau, das ist ja so die gelangweilten englischen Snobs in der Stadt und so, und da geht es immer irgendwie um Gurkensandwiches. Das ganze Buch. Liebe Grüße an das Team der Inszenierung damals vom Team in Höchstadt. Ich habe nämlich eine der Hauptrollen gespielt und musste das absurde Mengen an Gurkensandwiches auf der Bühne essen. Nein, echt. Es war ziemlich eklig. Geil. Und es gibt gerade im Hobby-Theaterbereich, wie auch im echten Theater, den bösen Brauch der Denieren-Gags. Du packst in die letzte Inszenierung irgendwelche Dinge rein, die nur die Leute auf der Bühne kapieren. Ah. Oder nur davon bemerken, der lustige Streich war, mir so einen halben Zentimeter Salz auf die Sandwiches zu packen, sodass ich die Dinger kaum runtergebracht habe und zur Pause halb gespien habe. Super Gag. Aber liebe Grüße. Damit, ganz kurz für mich noch, es klingt nämlich fantastisch. Also ist es tatsächlich einfach nur ein Sandwich mit Toast und Gurke? Dazwischen war halt noch in dem Fall Butter. Geil. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich möchte aufspringen und es testen. Das klingt fantastisch. Sollen wir kurz hier auf Pause schalten? Ja, bitte. Aber ich weiß gar nicht, ob das sozusagen original so mit Salatgurke und so ist. Ich werde recherchieren. Vielen Dank. Aber bestimmt. Gern geschehen. Der Hof in Birminghamshire bietet perfekte Bedingungen, um sich dort zu verschanzen. Abgelegenheit, trotzdem gute Sicht in alle Richtungen, ausreichend Platz und so weiter. Einziger Nachteil, es gibt keinen Strom. Die Jungs richten sich erstmal häuslich ein, rauchen Pfeife auf der Veranda und kochen Steaks und Chips, während der Rest der Meute peu à peu eintrifft. Eine Partie Monopoly artet in viel freundschaftliches Gezanke und Geschrei aus. Moment, es Chips oder Crisps oder Fries? Chips. Ja, welche? Ja, englische. Steak and Chips, also Bommes. Pommes. Ja, okay. Bommes. Bommes. Wo war ich? Monopoly. Außerdem Gezanke. Gibt's Schnaps und Zigarren. Haha, ich hab den Bahnhof. Oh, Rubik's, ich krieg dich. Es gibt, genau, alle anderen Fette sind abgeklebt. Es gibt nur einen Bahnhof. Es gibt nur Bahnhöfe. Überhaupt ist die Stimmung, und da bin ich ganz bei Ihnen, ist die Stimmung ziemlich heiter. Und nach Einbruch der Dunkelheit fehlt nur noch einer. Und der sitzt zu Hause neben dem Telefon und wartet auf den Anruf vom Ulsterman. Das ist der Spitzel in der Postfiliale, der sich melden wird, sobald ein großer Haufen Bargeld in einem Postwaggon den Bahnhof verlässt. Aber am 6. August ist es noch nicht so weit. Und auch am 7. nicht gleich. Am 7. passiert aber etwas anderes. Und zwar stirbt Ronnys Bruder. Oh. Und das ist ja nicht so, dass man jetzt da eine WhatsApp-Nachricht kriegt, irgendwie, ey, dein Bruder ist gestorben, sondern die Frau versucht natürlich, ihren Mann zu erreichen. Erreicht ihn nicht und bittet deshalb die Polizei doch mal in dem Gebiet, wo er angeblich Bäume fällt. Oh nein! Nach ihm zu suchen. Oh. Ja. Das lasse ich mal so stehen. Um Mitternacht am 8. August, also Ronnys 34. Geburtstag, kommt endlich der Anruf. Es geht los. Die 16 Männer werfen sich in Armeeuniformen und klettern in die beiden Land Rover und in den Armeetruck. Sollten sie aufgehalten werden, würde der Offizier Bruce mit einigen offiziell aussehenden Papieren behaupten, sie wären ein Armeetrupp auf einer Nachtübung. Das hat echt was von A-Team gerade. Na, dann müssten sie aber noch irgendwie Bleche vorne dran schweißen und alles Mögliche. Ja. Und alle schießen rum, aber niemand kommt zu Schaden. Genau. Und eigentlich hätte sie ein Flugzeug nehmen müssen, aber der Mr. T hat sich geweigert. Genau, er wurde dann unter Drogen gesetzt und doch heimlich in den Helikopter gepackt. 2 Meilen nördlich des Chaddington-Bahnhofs an der Bridego Bridge ziehen sich Ronny und seine Kumpels dann dunkelblaue Overalls über die Uniformen, schlüpfen außerdem in Handschuhe und Masken und gehen auf ihre Posten. Warum leuchtet das Licht so? Das ist vielleicht so angetan von deinem... Die Spannung. Die Lampe dimmt automatisch, wenn es spannender wird. Ist ja geil. Also zwischen der Brücke und einem Teich wird der Lastwagen geparkt und die Land Rover werden in der Nähe versteckt. Also das ist so eine Brücke, wo unten drunter die Straße verläuft und oben drüber der Zug fährt. Also da kann ich euch auch Bilder zeigen. Das ist eine ganz, ganz berühmte Brücke. Ronny, Bruce und Peter klettern über den Zaun und markieren die Stelle, wo der Zug später halten soll, damit er gut entladen werden kann. Roy James kümmert sich ums Durchschneiden der Telefonleitung. Bruce fährt dann mit einem der Land Rover dem Zug entgegen, um dort Ausschau zu halten. John Daly und Roger Cordray stellen erst ein bernsteinfarbenes sogenanntes Dwarf-Signal auf, das dem Zug später bedeuten soll, langsamer zu fahren, und manipulieren dann das Stellwerk so, dass sie dort bei Bedarf auch das rote Stoppsignal anschalten können. Moment, aber dieses Dwarf-Signal ist was Offizielles, was es in der Form gibt? Genau. Das wissen sie halt, dass es so ist. Ja, genau. Okay, die haben ihre Hausaufgaben gemacht. Genau. Man kennt sich aus. Also das wäre ein bisschen so wie ein Warndreieck, das sich neben das Auto stellt. Warndreieck ist ein schönes Stichwort, da kommen wir gleich nochmal drauf. Oder das stellen oder sie auch in ein paar Minuten. Aufs Gleis. Das ist schon eher so, das ist so kontrolliert, ja. Das Achtung, ist so ein Baustellenwarnlicht vielleicht. Genau. Ja? Genau. Und dann gibt es aber noch das Stoppschild. Ja. Rettungsgasse bilden, liebe Züge. Genau, einfach mal rechts ranfahren. Dann heißt es warten. Andere Züge fahren vorbei, einer hält sogar zufällig genau an der Stelle, wo die Gang in Lauerstellung gegangen ist, und da steigt dann auch irgendwie der Lokführer aus und unterhält sich mit einem anderen, während die anderen alle irgendwie im Gebüsch kauern und warten. Aber der Zug fährt kurz darauf einfach weiter. Um 3 Uhr nachts knarzt dann das Funkgerät. Moment, warum sind sie nicht rein? Wie rein? Das war der falsche Zug. Ach, der falsche Zug jetzt. Sie wollen ja nicht irgendeinen Zug. Den, wo was zu holen ist. Und Proberauben tut man ja nicht. Die hat dreimal hat's gut funktioniert. Die haben tatsächlich auch Trockenübungen gemacht und so, schon auch bevor Ronny, deswegen habe ich das jetzt nicht hier mit aufgenommen, aber bevor Ronny Teil der Gang wurde, haben die auch schon irgendwie so ein bisschen irgendwie das mal ausprobiert, so im Trockenen halt, mit so Trockenübungen. So. Ich weiß nicht, in welchem Format genau, aber da ist... Oder so ein Zug aus Pappkarton einfach. Genau. Aber also ich meine, du hast ja schon gesagt, dass sie zusammen einiges auf dem Kerbholz hatten, aber war also Raubzüge in der Größenordnung schon mal was Teile der Gang gemacht haben? Weil das wirkt alles schon sehr, sehr professionell, sag ich also, jetzt mal, was du hier schilderst. Ja. Da waren schon auch hochrangige Raubüberfälle oder ich glaube sogar ein Bankraub irgendwie gab es schon. Auf jeden Fall hatten die schon auf dem Kerbholz Dinge in dem Ausmaß, aber das ist mit Abstand natürlich das Größte. Also ja, aber das klingt ja super organisiert. Ja, genau. Also das sind 16 Leute, jeder hat eine genaue Funktion, jeder hat eine genaue Aufgabe. Es gibt quasi Rollen innerhalb der Gruppe, aber auch Backup-Rollen. Also wenn einer dann irgendwie ausfällt, dass der andere auch die Rollen des einen übernehmen kann und so weiter. Und gab es einen Mastermind, der quasi den Plan so gemacht hat, weißt du das? Das ist Bruce. Bruce ist der Anführer. Hat das gemacht. Okay, genau. Ich mag es, wenn ein Plan funktioniert. Bruce ist der Anführer, wobei... kommen wir vielleicht auch später nochmal kurz dazu, aber auch jetzt so in der Zeit, wo die sich kennenlernen, die beiden, liest sich's in Ronnys Biografie so, als wäre er mit der Idee auf Bruce zugekommen. Also, okay. Da ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, die Aussage, aber es ist überhaupt keine Frage, Bruce ist der Anführer. Okay. Und wird auch von allen so akzeptiert. Genau, also da genau. Er macht auch die Ansagen, das ist ganz klar. Ja. Ganz klare Hackordnung. Um 3 Uhr nachts knarzt das Funkgerät. Bruce vermeldet, dass der Zug jetzt in Richtung der anderen unterwegs sei. Der Postzug, der von Glasgow nach London fährt. Der Zug, der viele Säcke mit Geld geladen hat, das laut offiziellen Aussagen am Ziel zerstört werden soll. Also das ist durchaus üblich, dass in so einem Postzug auch natürlich große Mengen an Geld transportiert werden. So zwischen den Banken und so oder zwischen irgendwie genau solchen Einrichtungen, die dann irgendwie Geld aus dem Verkehr nehmen oder Geld drucken oder irgendwas. Ich meine, was ist das Transportmittel der Wahl in jener Zeit? Der Zug. Und zerstört wahrscheinlich, weil es Geldscheine sind, die aus dem Verkehr gezogen werden, weil sie so alt sind oder die so verschlissen sind, dass die von Banken gegen andere ausgetauscht werden. Zum Beispiel, genau. Okay. Wobei auch hier die Aussagen nicht eindeutig sind. Auch da, Ronny sagt, das war quasi frisch gedrucktes Geld. Also das sah irgendwie ganz, ganz normal aus. Das scheint vielleicht eine Aussage zu sein, die später erklären soll, warum da überhaupt so viel Geld in dem Zug war oder dass man sich nicht die Blöße gibt, dass man sich da das neue Geld klauen lässt so ungefähr oder weil der Vorwurf vielleicht im Raum stand, warum das nicht besser bewacht war oder irgendwie so. Wer weiß. Also auch da gibt es für beide Seiten gibt's Quellen für beide Aussagen. Jedenfalls wird jetzt das gelbe Signallicht und das rote logischerweise angeschalten und die Männer gehen gleichmäßig verteilt auf beiden Seiten der Gleise in Stellung. Tatsächlich rollt kurze Zeit später der Zug langsam auf die Gruppe zu und kommt genau an der geplanten Stelle direkt vor ihnen zum Stehen. Ah, oh, perfekt. Das Licht in der Fahrerkabine geht an und der Heizer steigt aus, um am Stellwerk nach dem Rechten zu sehen. Die richtige Frage wäre an dieser Stelle. Heißt nicht der Anheizer? Nein. Nein, wir sind hier nicht auf Malle. Die richtige Frage wäre, warum hat ein Dieselzug einen Heizer? Oh, nee, das hätte ich niemals gestellt. Okay, nee, dann reden wir auch nicht weiter drüber. Ja. Nee, es war tatsächlich so, als in der Anfangszeit der Dieselzüge fuhr immer noch ein Heizer mit, auch wenn man den eigentlich gar nicht mehr gebraucht hat, aber der hatte auch noch irgendwie zwei, drei andere Funktionen und es war aber trotzdem halt nach wie vor der Heizer oder es war halt vielleicht auch die früher als Heizer gearbeitet haben. Ah. Aber es waren immer zwei in so einer Fahrerkabine. Ja, gab es jemand, der die Bordtoilette erklärt hat? Nee, von Bordtoiletten ist gar nicht die Rede. Aber du hast ja auch jede Menge Aufgaben in so einem Zug der damaligen Zeit. Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber es gab ja damals, und teilweise gibt es ja solche Sachen heute noch, dass du so Sachen hast wie einen Sandspender, dann musst du auf die verschiedenen Drücke achten, auf den Reibungswiderstand von deinen Rädern und lauter so Krams. Also ich glaube, da gibt es schon genug zu tun. Ich habe gestern den Polarexpress mir angeschaut. Habt ihr den gesehen, den Film? Das ist ein Kinderfilm. Ja. Halb. Ja, ich bin auch irgendwann eingeschlafen, war ja doch nicht so spannend, aber tatsächlich fand ich das auch ziemlich bemerkenswert, wie komplex die Bedienung letztendlich ist. Also weil du sagst, so viele Schalter, also da musst du wirklich schon wissen, was du tust. Es ist nicht so, dass du jetzt mal hier Gas nach vorne und damit fährt er, ja. Wer kennt sie nicht, die Zugdokumentation Polarexpress? Ja, authentisch. Ja, die kam dann auch eine Stelle, wo eine 99-prozentige Steigung kommt oder beziehungsweise die Fälle. Natürlich. Ich bin ja mit dem DOS-Spiel Railroad Tycoon groß geworden und finde eigentlich auch Züge ganz interessant. Ist jetzt aber kein großes Hobby von mir. Tatsächlich ist mir irgendwann mal so dieser Train Simulator irgendwie für 2 € oder sowas auf Steam in die Finger gefallen. So, dass ich das mal ausprobiert habe. Und es ist schon lustig, weil da kannst du auch alte Züge fahren. Und bei neueren, ja, da musst du halt ein bisschen irgendwie einen richtigen Fahrmodus anschalten und dann gib ihm. Und bei den alten Dingen gibt es halt irgendwie 1000 Dinge, wenn du nicht irgendwie den Modus auf ganz easy stellst, was du halt beachten musst. Und dann irgendwann stellst du auch fest so, oh, wenn du in echt jetzt so gefahren wärst, hättest du deinen Zug dadurch mega ruiniert. Aber er wäre schon gefahren, wie er auch gefahren ist in dem Spiel. Das ist halt wie, wenn du mit der Handbremse kannst auch losfahren, genau. Aber tust halt deinen Reifen nichts Gutes. Genau. Darf ich an dieser Stelle noch eine Kleinigkeit hineinwerfen, weil du das gerade gesagt hast, dass die heutzutage eigentlich fast von alleine fahren. Habt ihr die Statistik gesehen, wie viele Piloten einschlafen? Also Flugzeugpiloten während des Fluges? Und wie viel Prozent der Co-Piloten gleichzeitig einschlafen? Da gibt es ja Statistik zu. Ist wirklich, also falls ihr annähernd Angst habt, dann lest nicht nach. Es ist ein absurd hoher Prozentsatz. Aber und hat nicht Donald Trump erst kürzlich die Flugunfälle quasi komplett abgeschafft? Achso, ja, stimmt, da war ja was. Der Gute. Tweet wird verlinkt. Von daher muss ich mir da ja keine Sorgen machen. Also, der Heizer steigt aus, ne? Da waren wir gerade. Er bemerkt jemanden in einem blauen Overall, den er wohl für einen Gleisarbeiter hält und geht auf ihn zu, um zu fragen, was da los ist. Doch er wird sogleich von 2 Männern gepackt, überwältigt und geknebelt. Roy James und Jimmy White beginnen sofort, die Waggons abzukoppeln. Nur der High-Value-Package-Wagen bleibt an der Diesellokomotive. Also, jetzt wäre eine gute Stelle, um drüber zu reden, was so ein Postzug eigentlich genau ist. Im Grunde ist es eine rollende Postfiliale. Mhm. Also während die Post von A nach B transportiert wird, sitzen in den Waggons Postbeamte und sortieren die Post. Ja, und da hast du natürlich auch, also in so einem High-Value-Package-Wagen, das sind natürlich die wertvollen Dinge, wenn eine Bank irgendwie Gold verschickt oder Geld oder was auch immer. Aber es sind auch ganz normale Postwaggons hinten dran, wo einfach Briefe sortiert werden. Also da sitzen auch wahnsinnig viele Postbeamten. In dem Fall waren insgesamt 75 Postbeamte in dem Zug. 75? Ich glaube in 5 Waggons oder so oder in gar nicht mal so vielen. Wow, das ist ja riesig. Genau, in dem High-Value-Package-Wagen sitzen immerhin 5 davon. Und der ist praktischerweise direkt hinterm Zug. Also müssen sie eigentlich nur die anderen hinten dran abkoppeln. Und genau. Und 5 Mann loswerden. Die sitzen erstmal da noch drin. Also es scheint die kriegen noch gar nichts mit, genau, dass da irgendwas. Es scheint auch irgendwie keine Fenster irgendwie zu geben oder irgendwie, es ist auch nachts, aber die wissen erstmal nicht, was los ist. Okay. Also auch keiner im Zug. Aber mal blöd gesagt, so richtig Fenster, die du mal eben aufmachen kannst, sind ja eigentlich auch eine ziemlich doofe Idee, wenn du so mega wertvoll bist. Oh, jetzt ist die Post weg. Ja. Können wir kurz vielleicht nochmal zurück? Ne? Nein. Aber halt, wenn du so mega wertvolles Zeug drin hast, schön einfach Fenster reinbauen. Also, während die anderen jetzt die Waggons abhängen, stürmen Buster Edwards und Gordon Goody die Fahrerkabine von den zwei unterschiedlichen Seiten, wobei Buster sofort den Stiefel von dem mittlerweile wohl misstrauisch gewordenen Zugführer abbekommt und sofort in hohem Bogen wieder die Leiter hinabfliegt. Aber der andere, also Gordon, kann ihn von hinten packen, kann ihn rumdrehen zu Mr. Three, der der größte und stärkste im Bunde ist und eigentlich auch nur die Aufgabe hat, den Zugführer unter Kontrolle zu halten. Ich wollte gerade sagen, das hat jetzt ein bisschen sowas vom Dampfhammer von Bud Spencer, genau. Aber so oben drauf. Genau so läuft es auch. Also er dreht ihn zu ihm um, der gibt ihm eine Kopfnuss, woraufhin der zu Boden geht und sich aber halt genau auch so noch den Kopf an der Kabinenwand anschlägt. Oh nein. Also er ist kurz, wirklich kurz auch bewusstlos. Er kommt gerade wieder zu sich, als Ronnie und Peter die Führerkabine betreten. Und da kniet auch schon Charlie Wilson bei dem eigentlichen Zugführer und kümmert sich so ein bisschen mit dem Taschentuch, tupft ihm ein bisschen irgendwie das Blut vom Kopf und peppelt den gerade wieder so ein bisschen auf. Ich glaube, also tatsächlich ist es ja auch sympathisch, weil ich vielleicht drückt mich mein Gedächtnis, aber die sind ja auch so beliebt geworden, weil sie halt ja auch niemanden umgebracht haben. Genau, auch Peter und Ronnie, das schreibt natürlich jetzt wieder mit Vorsicht, schreibt Ronnie in seiner Biografie, aber die werfen sich an der Stelle auch irgendwie einen aufgeschreckten Blick zu, weil der Plan war, dass niemand verletzt wird. Die hatten auch keine Schusswaffen dabei. Ja? Also nicht die waren, mal jemanden verletzen, geschweige denn töten. Die waren nicht bewaffnet und die sehen jetzt den niedergestreckten Führer und das tut ihm so, schon leid. Boah, das war jetzt eigentlich nicht so geplant. Ja? Krass, das wäre jetzt mein erster Gedanke gewesen, warum die den eigentlich nicht mit einer Pistole bedrohen und zwingen auszusteigen. Nee, keine Schusswaffen. Wow! Auch wenn ihnen das später vorgeworfen werden wird. Also es wird später ein bewaffneter Raubüberfall, aber sie haben keine Schusswaffen dabei. Okay. So, jetzt stehen die da in der Kabine, die Waggons sind abgehängt und Peter könnte jetzt eigentlich losfahren. Der hat ja quasi, sein Job ist ja den Zug zu fahren. Witzigerweise ist Ronnys Aufgabe, also jeder hat im Team ja eine Aufgabe, aber Ronnys Aufgabe ist eigentlich nur, Peter dazu zu bringen, das zu tun, was der tun soll. Finde ich auch eine gute Aufgabe. Also er hat eigentlich gar nichts zu tun, sondern er muss nur ein bisschen den Babysitter für Peter spielen. Der ist auch schon ein bisschen älter, der Peter. Ah, okay. Na gut, aber vielleicht muss der ja auch ein bisschen, also vielleicht ist das ja so ein bisschen so ein gegenseitiges Prüfending, dass der nicht irgendwie absichtlich den Zug kaputt macht, um die Sache zu sabotieren. Weiß ich jetzt gar nicht. Aber, also der wird ja auch nicht mit Waffengewalt oder die haben ja auch nicht seine Familie als Geisel oder sonst wie. Genau. Der macht das ja auch freiwillig, oder? Genau, ja. Genau. Also die vertrauen sich auch alle so weit. Also sonst müssten eigentlich viel mehr Sicherungsmechanismen eigentlich sein, um sich gegenseitig irgendwie zu kontrollieren, weil die könnten sich alle gegenseitig ans Messer liefern, dann später tun sie aber nicht und so. Also das ist ein wahnsinnig eingeschworener Haufen an Leuten. Okay. Also Peter könnte jetzt eigentlich losfahren. Er muss aber noch warten, bis der Bremsdruck aufgebaut ist. So, das hat er ja gelernt. Und das hat jetzt aber keiner so richtig auf dem Schirm. Also keiner hat jetzt so tief in das Thema Zug sich eingearbeitet, um zu wissen, dass man da eben nicht einsteigt und losfährt. Die haben da nicht den Bezug dazu. Genau. Und es scheint auch irgendwie das Abkoppeln einfach dazu geführt zu haben, dass irgendwie der Bremsdruck neu aufgebaut werden muss. Da habe ich jetzt aber auch zu wenig Zugverständnis dafür. Jedenfalls werden die Männer langsam so ein bisschen nervös. Ja, die Stimmung wird aufgeheizt und im Gegensatz zum Zug? Im Gegensatz zum Zug. Und Peter wird nochmal angehalten, jetzt doch endlich loszufahren. Und er sagt wieder, oh ja, na, geht nicht, Bremsdruck. Und dann flippt Goody aus. Der zerrt den alten Mann vom Sitz und setzt stattdessen den angeschlagenen Zugführer wieder hin. Und tatsächlich, je mehr in der Kabine der Druck anstreicht, desto mehr steigt auch der Bremsdruck an. Und tatsächlich bringt der dann den Zug zum Laufen und fährt los. Peter protestiert noch ein bisschen und später wird sich aber herausstellen, dass die Diesellok kurz vorher umgebaut worden war und er hätte mit seinem Wissen die so oder so gar nicht fahren können. Okay. Also, ja. Da haben sie aber ganz schön Glück gehabt. Haben sie ganz schön Glück gehabt. Ja, aber auch nicht, dass der Plan war, was ich jetzt erwartet hätte, den Heizer raus, irgendwie eine Kopfnuss geben, den Fahrer raus den Kopfnuss geben und in den Busch schmeißen und davonfahren. Das wäre dann ziemlich blöd gewesen, ja genau, wenn sie jetzt einfach da mit diesem Zug gestanden wären und nicht losgekommen. Ja. Weil, hätte mich interessiert, wie die Geschichte dann ausgegangen wäre. Jedenfalls fahren sie jetzt mit dem geklauten Zug bis zu dieser Brücke, wo der LKW abgestellt ist, wo Bruce bereits wieder in seiner Armeeuniform wartet. Peter und Ronnie werden in den Land Rover geschickt, also die haben ja jetzt ihre Aufgabe mehr oder weniger erfüllt. Aber der Heizer liegt jetzt irgendwo im Busch. Der Heizer, der liegt zurück da, wo eben die anderen Waggons auch stehen. Okay. In Ronnies Autobiografie wird jetzt die nächsten Minuten quasi werden von der Rücksitzbank des Land Rovers aus beschrieben, was jetzt vielleicht nicht die spannendste Position ist, um zu hören, wie acht maskierte Männer gewaltsam in einen Waggon mit 5 Postbeamten eindringen und die irgendwie überwältigen. Also von daher kann ich euch da jetzt, muss ich jetzt ein bisschen an eure Fantasie appellieren. Jedenfalls stürmen die da rein, ohne Waffen, überwältigen die Postbeamten und räumen dann in einer langen Menschenkette den Waggon aus. Aber mal blöd gesagt, was haben die für eine große Motivation, das jetzt, die werden sich jetzt nicht groß wehren, wahrscheinlich. Verteidigen. Das kann schon auch sein, aber trotzdem, in meiner Fantasie ist das auch ein bisschen mit Action verbunden. Ja, so Lucky Luke, alle gehen rein, so, genau. so eine große Staubwolke, dann fliegt ein Schuh raus und so ein Hering, Gräten. Ich habe diese klassische 60er Jahre Adam West Batman-Serie eigentlich viel mehr vor Augen. Zonk, Plotsch, Katschong. Oh nein, der Bankräuber, mohaha, gib dir einen Geldsack her. Also, die tragen jetzt der Reihe nach da diese Postsäcke raus. Am Ende sind es 120 Stück. Kurze Frage, sind es so schöne braune Säcke mit dem großen Dollar, beziehungsweise hier Pfundzeichen drauf? Ja, ja, es sind schon typische Postsäcke, denke ich mal. Also ich habe kein Foto davon oder ich habe auch keine genaue Beschreibung gefunden, ob da jetzt wirklich Dollar, Dollar, so bitte greifen Sie hier zu, draufsteht, weiß ich nicht. Aber sie räumen jetzt diesen Waggon mehr oder weniger komplett blank. Also 8 von diesen Säcken werden zurückgelassen, weil die Zeit dann einfach um ist, die sie sich dafür eingeräumt haben. Aber sie haben 120 von diesen Säcken mit insgesamt 2,5 Tonnen Gewicht da rausgetragen. Aber eine kurze Frage noch zu diesen Säcken, das begeistert mich. Ich merke schon. Und zwar, hey, pass auf, ich hatte schon immer mal die Idee, man müsste sich eigentlich so das erste Gehalt in der neuen Position mit so einem Sack auszahlen lassen. Ja, dass du halt auch anstatt, früher gab es ja wirklich so diese Lohntüte, aber dass du am Ende vom Monat so einen braunen Sack kriegst mit so einem Dollarzeichen drauf und da ist dein ganzes Gehalt drin. Dass du so ein bisschen Bezug zu deinem Geld kriegst, oder was? Ja, auch einfach, weil das so nett wäre, so dass du dann... Ja, das hast du verdient, zack, bam. Also nett wäre zusätzlich zum Gehalt. Das wäre in Ordnung. Aber ich glaube, das geht, also das ist gar nicht mehr vorgesehen heutzutage, nee, oder? Nee, das ist auch, ja. Also in den USA ist es ja nochmal ganz anders, da gibt es ja diesen Gehaltscheck tatsächlich. Paycheck, genau. Und was halt total krass ist, halt NBA schaue ich ja viel und die Amis, also die größten Basketballer kriegen irgendwie 20 Millionen im Jahr. Und wenn du überlegst, was das dann auf die Woche raus ist und die kriegen auf Wochen- oder 2-Wochen-Basis kriegen die einen Scheck. Und dann kriegen die halt alle 2 Wochen dann einen Scheck über 1 Million oder so, ja. Und geht da hin und, ja, kurze hallo. Frage, sind es immer diese großen, die es auch so bei Veranstaltungen bei gibt, so Charity-Sachen, so ab einer gewissen Höhe von der Summe muss der Scheck auch proportional mit anwachsen. Ja. Die sind immer so groß und das ist aber mega umständlich, weil die fahren dann immer mit ihren Autos, die dann riesig sein müssen, immer so zur Bank und so. Cabriolet, ja, kann ich die hier oben einlösen? Kann. Ja, dann fliegt mal einer runter, jemand verletzt sich dann, weil es auf ein anderes Auto drauf fällt. Das ist echt gefährlich. Also wenn Dirk Nowitzki hier gerade zuhört, dann Dirk, sag uns doch mal, wie du das so machst. Hi Dirk. Schick uns mal ein Foto von deinem Scheck. Genau, also sie haben oder den Scheck. Sie haben 40 Minuten, nachdem sie den Zug angehalten haben und exakt 24 Minuten, nachdem er an der Brücke geparkt wurde, sitzen alle wieder im LKW und in den beiden Land Rovern und sie setzen sich in Bewegung in Richtung Unterschlupf. Cooles Timing. Gutes Timing. Die Stimmung ist mega ausgelassen, trotzdem aber sind sie natürlich vorsichtig. Kurze Frage, diese Farm, was hier Unterschlupf ist, in der Nähe der Bahngleise, heißt in der Nähe der Bahngleise wirklich so Steinwurf oder, naja, da kann man halt mit dem Auto hinfahren? 28 Meilen. Okay, ich habe mir nämlich jetzt wirklich so vorgestellt, so die sind so 100 Meter weg, dass man den Zug bis dahin fährt und dann ausräumt. Oder ich weiß nicht, ob die so viel Energie und Planung, wie sie in diese ganze Aktion gesteckt haben, ich weiß nicht, ob das dann nicht vielleicht ein bisschen kurz gedacht gewesen wäre. Naja, dann hättest du sowas machen müssen, wie die Leute vorher rausschmeißen, dahin fahren, anhalten, alles ausräumen und den Zug irgendwie weiterfahren. Aber das ist einfach so, weil es so mega offensichtlich ist, kommt niemand auf die Idee, dass sie direkt an den Gleisen in einem alten Bahnhof verstecken. Nee, also die Stimmung ist ausgelassen, trotzdem sind die Männer natürlich vorsichtig. Und von außen würde niemand vermuten, dass die Farm bewohnt ist, aber drinnen halten zu jeder Zeit mehrere Männer von diversen Positionen aus Ausschau. Aber es riecht köstlich nach Specksteak und Chips. Und mindestens einer hört auch rund um die Uhr den Polizeifunk mit, wobei die Polizei ziemlich schnell auf die Idee kommt, dass jemand mithören könnte und dann entsprechend Codes verwendet. Die Fahrzeuge werden in der Scheune versteckt und sofort beginnen 2 der Gangster mit der großen Zählung. Allein das Auspacken der Geldpakete dauert 3 Stunden. Bei der magischen Marke von 1 Million Pfund werden alle zusammengetrommelt. Wow! Gibt es ein Riesenfest. Am Ende sind es 2.631.684 Pfund. In welchem Jahr? Pizza-Dienst. 1963. Umgerechnet heute wären das etwa 55 Millionen Euro. Nicht schlecht. Guter Schnitt. Guter Schnitt. Und vor allem, das ist ja Bargeld. Das ist ja nicht irgendwas, was du noch mal waschen musst. Genau, musst du nicht waschen. Ich meine, du hast halt 16 Leute, aber es ist trotzdem ein ganz ordentlicher Betrag. Vorausgesetzt, das ist nicht durchnummeriertes Geld oder ähnliches. Ich habe einen Moment lang überlegt, ob du versteuert sagst. Das wird eine geile Steuererklärung. Am Jahres- warte mal, ich rufe mal gleich direkt beim Finanzamt, wir haben das versteuern müssen. Dann wurden sie geschnappt. Am Jahresende werden alle eingesperrt. Also, man beglückwünscht sich gegenseitig. Es gibt Tee, Monopoly, viel Gelächter und unweit. Tee und Monopoly, das ist ja wohl das kriminellste, die kriminellsten Freuden, die man sich vorstellen kann. Überleg mal, dann spiele nicht mehr mit Spielgeld, sondern einfach mit echtem weiter. Ja. Könnte sein, das liest sich ein bisschen so, ja, als hätten sie das tatsächlich gemacht. Und unweit der Farm werden schon die ersten Straßensperren errichtet. Um die Mittagszeit am nächsten Tag schnappen die Räuber über Funk auf, dass die Polizei den Verdacht hat, dass beim Überfall Armeefahrzeuge verwendet wurden. Auch wird die Möglichkeit diskutiert, dass sich die Verbrecher auf einer Farm in der näheren Umgebung verstecken. Vielleicht so um die 30 Meilen entfernt von der Bredego Bridge. Wie gerade schon gesagt, in Wirklichkeit sind es 28. Der Polizeisprecher kündigt, na dann sind sie safe. Kündigt großflächige Durchsuchungen von Farmhäusern im Zielgebiet an. Die Presse berichtet derweil, dass die Beute mehr als 100.000 Pfund betragen habe. Geringfügig mehr. Ja, ist ja aber auch technisch gesehen erstmal richtig. Die Männer werden also langsam auch ein bisschen nervös, ne? Also wenn du solche Meldungen kriegst, jetzt nicht das mit 100.000 Pfund, aber dass die Polizei eigentlich genau solche Farms gerade auf dem Kicker hat, wie die, in der du sitzt. Also bauen sie die Farm um in ein Spielcasino. Sie haben auch zwischenzeitlich, gute Idee, sie haben auch zwischenzeitlich dann schon so ein bisschen angefangen, irgendwie Beweise zu verbrennen. Aber, oder in die Post, so die Säcke haben sie ja schon mal. Genau, aber dann irgendwie auch schnell wieder das Feuer gelöscht, weil sie drauf gekommen sind, ist vielleicht blöd hier dann so mit Rauch und so. Und also sie versuchen ein möglichst geringes Profil zu, wie sagt man auf Deutsch? Keep a low profile. Ja, ja, mir fällt der Deutsche, ich wollte gerade versuchen, unauffällig zu bleiben. Das ist eine gute Umschreibung, vielen Dank. Also, sie werden nervös, also teilen sie erstmal ihr Geld gleichmäßig auf und sogar Peter bekommt seinen versprochenen Anteil. Also der Peter war jetzt zwar kein vollwertiges Mitglied der Gruppe, der kriegt irgendwie einen festen Anteil, ich glaube 40.000 Pfund waren es, aber dafür, dass er eigentlich nichts gemacht hat, wird er trotzdem ausbezahlt. Also sind eigentlich schlecht. Sind ja auch Ehrenmänner irgendwie. Auch werden die Strohmänner natürlich mitbedacht, den Ulsterman zum Beispiel, und sie hatten dann auch noch Mittelsmänner, die die Farm gekauft haben zum Beispiel. Und wenn man das alles dann so mit einberechnet, stehen dann also die Mitglieder der Gang am Ende mit jeweils zwei Taschen voll mit insgesamt 147.000 Pfund da. Entspricht gerade wie viel Bitcoins? Einen. Ein halber, glaube ich, nach dem aktuellen Kurs. Also die nächste Maßnahme ist, die Farm gründlich zu putzen. Also man möchte ja möglichst wenig Spuren hinterlassen, und so gehen jetzt die Männer ans Werk und schrubben erstmal irgendwie alles von oben bis unten. Mir hen Kehrwoch, die ganze Woche Kehrwoch. Und sicherheitshalber streichen sie auch schon mal ihren Armeetrag gelb an. Also ich weiß nicht, was das im Zweifelsfall helfen soll, aber das ist eine der Reinigungsmaßnahmen. Und den Rest des Tages verbringen die Jungs dann damit, Ronnys Geburtstag noch zu feiern mit ein paar warmen Bier, weil Strom gibt's ja nicht. Am nächsten Tag beginnt dann die Abreise auf unterschiedlichen Wegen. Einer radelt zum Beispiel mit dem Fahrrad los, andere werden von Freunden abgeholt, wieder andere fahren per Anhalter los, was ich ziemlich riskant finde, aber ich glaube, Bruce zum Beispiel fährt per Anhalter und erzählt dann noch oder redet dann noch im Auto mit einem über diesen Postraub, logischerweise, weil der ja gerade das Medienthema ist, und schimpft gemeinsam mit dem Fahrer dann über diese gemeinen Verbrecher und viel wichtiger, fährt einer mit dem Faltboot. Nein. Aber ich stelle mir auch vor, wie jemand versucht, dann mit so einem Ding zu flüchten, das so in den Western auf den Gleisen steht, wo man so pumpt. Eine Dresiere, danke. Das stelle ich mir schön vor. Die Gang beschließt außerdem, später einen Cleaner zu bezahlen, der die Farm gegebenenfalls dann also nochmal reinigt und vielleicht sogar niederbrennt. Mr. Also, Wolf? Ja, der sollte dann einfach nochmal kommen, ein paar Tage später. Vor allem erst reinigen, dann abbrennen. Ja, sicher ist sicher. Und dann noch aufhängen und die Asche verstreuen und vierteilen. Kurze Zeit später steht Ronny also mit zwei Taschen voller Geld bei seiner Frau in der Küche. Die Freude ist groß, aber auch die Sorge. Also jetzt weiht er sie dann auch ein. Also jetzt weiß Charmian dann Bescheid, was da lief. Ich habe unglaublich viele Bäume gefällt. Genau. Die beiden gehen erstmal durch alle Scheine durch und packen alles zur Seite, was ihnen komisch, irgendwie markiert oder sonst wie auffällig erscheint. Das gibt einen Haufen von 700 Pfund, den verbrennen sie dann in ihre Moment, Küche. Moment, 700 Pfund Scheinen? Genau, 700 Pfund, damit war er dann pleite. Sie organisieren sich dann beide einen Babysitter und gehen fein einkaufen. Am nächsten Tag bezahlt Ronny zwei Freunden jeweils 5.000 Pfund, damit die jeweils eine große Tasche voller Geld für ihn verwahren. Also er schafft erstmal das Geld außer Haus an Leute, denen er traut, aber das lässt er sich auch einiges kosten. Aber ich meine, also der Personenkreis, der unterdessen Bescheid weiß, ist schon ziemlich groß. Das ist glaube ich, das Problem. Wieso? Ist doch noch alles gut. Naja, aber das ist doch wie mit Geheimnissen. Wenn das mehr als eine Person ein Geheimnis hat, geht's schief. Am Abend in der Kneipe bemerkt Ronny, dass die Barfrau eine Liste mit Seriennummern neben der Kasse liegen hat, um damit nach Scheinen zu fahnden, die aus dem Überfall stammen. Oh, tatsächlich shit. Bezahlt der Mann neben ihm mit einem Pfundnote und die Frau setzt sich hin und kontrolliert mit der Liste an Pfundnoten. Und als er selber aber bezahlt, steckt sie das einfach ein, weil er ist ja ein vertrauensvoller Stammkunde. Oh. Also wird sein Geld nicht überprüft. Na gut, aber sie könnte ja auch am Tag drauf nochmal nachschauen. Sie könnte. Es muss jetzt auch nicht zwangsläufig aus dem Raubzug stammen. Also er hat ja vielleicht auch sonst noch ein bisschen Geld in seinem... Wer weiß das schon. Also jetzt, wo das Geld aber außer Haus ist und er es offensichtlich für ihn auch sonst ganz gut läuft, entspannt er sich so ein bisschen. Ja, also er lehnt sich zurück mal kurz. Ey, das finde ich halt das Krasse immer, wenn du sowas machst wie so ein Banküberfall. Wann kannst du dir je sicher sein, dass jetzt nicht mehr weiterverfolgt wird? Ich könnte dir jetzt sagen, wie lange es bei ihm dauert, aber mache ich jetzt mal nicht. Ja, ja. Ich möchte nicht zu sehr vorgreifen. Also es hält auch sein Entspannungsgefühl jetzt nicht so lange an. Am 13. August findet nämlich die Polizei die Farm und das leider bevor der bestellte Säuberungsbeauftragte dort aktiv werden konnte. Oh. Und einen Tag später schon wird Roger Cordray verhaftet. Der war ohnehin polizeibekannt als jemand, der Züge aufhalten kann. Und dementsprechend stand er quasi von Anfang an ganz oben auf der Fahndungsliste. Kurze Zeit später wird ein Koffer mit 100.000 Pfund irgendwo im Wald gefunden und nochmal 4 Tage später eine ähnlich große Summe im Kofferraum eines Wohnwagens, der mit Jimmy Whites Fingerabdrücken übersät ist. Am 22. August wird außerdem Charlie Wilson verhaftet, direkt nachdem die Polizei Mugshots von ihm, Bruce, Jimmy White und 2 weiteren Räubern veröffentlicht hatte. Also die Polizei hat schon eine ganz große Ahnung, wer da so alles irgendwie involviert war. Involviert ist, aber nicht jetzt alle 16, sondern halt mal so ein paar. Aber man kennt ja dann auch seine Pappenheimer und weiß, wie da die Connections in der Unterwelt sind, wer sich irgendwie kennt, wer irgendwie zusammen schon mal gearbeitet hat, wer im Gefängnis irgendwie zusammen war. Und also man kommt dann recht schnell auf so ein großes, wie soll ich sagen, ein großes Raster an Verdächtigen. Mhm. Aber das ist schon irgendwie geil, wenn die Polizei schon mal immer ihre üblichen Verdächtigen kennt. So was wie, ja, sag mal, wo kommen die Geldscheine denn her aus, keine Ahnung, aus einem anderen Land? Oder diese waren heimlich ins Land gebracht. Ich glaube, ich rede mal mit Jimmy, dem Schmuggler, ob der etwas weiß. Ja, aber es ist ja jetzt auch so eine, also ein Verbrechen von diesem Ausmaß. Ja, klar. Ja, da, klar. Da kommen einfach nicht viele in Frage. So. Das, ja, macht, ja. Das macht kein Nobody. Ja. Da steckt Kaiser Soße dahinter. Genau, da brauchst du ein Netzwerk, ja. Da brauchst du Erfahrung. Das macht man nicht einfach mal so. Als jetzt so Ronny Spitz kriegt, dass man nach Bruce fahndet, ist ihm klar, dass es nicht lange dauern wird, bis man die Beziehung zwischen ihm und seinem alten Gefängniskumpel herstellt. Also die kennen sich ja aus dem Knast schon. Und das passiert tatsächlich am 24. August. Da sitzt dann plötzlich ein Polizeiinspektor bei ihm in der Küche und stellt unangenehme Fragen. Sag mal, auf was mögen Sie eigentlich so gerne? So, mögen Sie Fotos? Waren Sie schon mal in einem türkischen Gefängnis? Auch ist man seitens der Exekutive sehr daran interessiert, was da bei Ronny so in den Zimmern, in den Schränken, in den Dosen, aber auch sonst halt in irgendwelchen Behältern in der Wohnung so ist. Aber natürlich, man kann nichts finden, die Wohnung ist sauber. Von daher zieht die Polizei unverrichtete Dinge wieder ab. Die Tage verstreichen, die Medien beruhigen sich langsam. Es ist der 4. September, als Ronny sich eines Abends von einem Kollegen vor seinem Haus absetzen lässt und durch die Hintertür in die Küche kommt. Dort warten wieder 2 Polizeibeamte auf ihn. Einer davon ist Jack Slipper, ein Mann, dessen Name sich Ronny schon sehr bald merken wird. Jack Slipper! Jack the Slipper. Die Beamten durchsuchen die Wohnung, reißen den Fußboden auf, konfiszieren mehrere Gallonen gelber Farbe. Auch Ronny wird eingepackt und mitgenommen. Moment, gelbe Farbe, das kennen wir doch irgendwoher. Beim Scotland Yard wird er vom Leiter der Ermittlungen ausgequetscht. Ein Mann, den sie nur den Grey Ghost nennen. Ist das so wie Mr. X beim Scotland Yard Brettspiel? Nee, er heißt Tommy Butler, aber Grey Ghost finde ich einfach, ja. Finde ich viel schöner. Was ist denn eigentlich Scotland Yard? Bitte? Ist es ein Geheimdienst bei den Briten? Warum ist es ein Scotland Yard? Das ist eine sehr interessante Frage. Ja, tatsächlich, habe ich jetzt in dieser very second zum ersten Mal gefragt. Weil, wenn, das muss ja dann in Schottland fast entstanden sein. Aber ist ja in England tätig, oder? Ja. Aber ist doch. Da so, gibt's sicherlich ich hätte jetzt spontan gesagt, das ist das englische FBI. Da gibt's aber das ist ja der MI6. Ja, im Übrigen, ich habe mal nachgeguckt, der MI6 heißt deswegen MI6, weil die einfach durchnummeriert sind. Da gibt's jede es Menge MIs. MI5? Genau. MI6? Und ich glaube, es gibt sogar 1, 2, 3 auch, oder was? Ich glaube schon. Aber ich Scott Lediard ja, weiß dann jetzt keiner von uns. Die sind ja quasi für Spionage im weiteren Sinne zuständig. MI5, glaube ich, für Spionageabwehr im Inneren und MI6 für Spionage im Ausland oder andersrum. Das okay. Habe ich jetzt, glaube ich. So ein bisschen wie FBI und CIA. Ist das da auch so? Das kann ich dir jetzt gar nicht genau sagen. Und Scott Lediard ist dann... Gefährliches Halbwissen-Alarm. Ich habe jetzt gerade mal den Wikipedia-Artikel dazu aufgemacht. Soll ich euch... Nee, das ist jetzt auch Quatsch, euch das vorzulesen. Ich versuche das mal schnell rauszufinden. Ja. Redet ihr doch mal. Abstrahier doch mal. Wir können Werbung machen für die großen neuen Gummi... wie heißt das hier? Coca-Cola-Fläschchen. Die sind köstlich und wohlschmeckend. Okay, dann was anderes. Ich widme quasi dieses Gummibärchen. Der Steffi, die hat nämlich gerade eine Wurzelbehandlung. Gute Besserung. Gute Besserung, Steffi. Und wir bedanken uns herzlich an die Spenderin von dem einen Audio-Interface, das Jürgen gekriegt hat, sodass wir in der Zukunft hoffentlich mal remote aufnehmen können und sich die Lage mit unseren regelmäßigen Aufnahmen für die ein oder anderen Sonderfälle, die doch immer mal wieder im Leben vorkommen, ein bisschen entspannt. Also, der Name hat jetzt nichts wirklich mit Scotland zu tun, sondern einfach ist der Lage geschuldet, an dem das erste Hauptquartier war. Da war an der Rückseite eine Polizeistation und das war die Straße, hieß Great Scotland Yard. Also, okay, aber es ist was? Es ist im Grunde eine übergreifende Einrichtung, die die regionalen Polizeikräfte bei Ermittlungen unterstützt. Okay. Also das ist jetzt, ja. Hat nichts mit... Also auch echt FBI-mäßig. Ja, es ist kein Geheimdienst, es ist einfach eine überregionale Polizeieinrichtung. Okay, und cool. Die führen zum Beispiel auch eine Datenbank über alle Straftäter im Königreich und so weiter. Also das wäre wie wenn in Deutschland was so eine das? Spezielle Organisation einfach Böblinger Hof heißen würde, weil es halt an der Böblinger Straße war. Ja, aber was wäre jetzt in Deutschland die Entsprechung für Scotland Yard ungefähr? Keine Ahnung. Also der Bundesnachrichtendienst ist ja auch eigentlich eher Geheimdienst. Ich glaube fast, dass wir das in Deutschland überhaupt nicht haben. Was ist denn, also wenn Bayern und Baden-Württemberg sich quasi untereinander austauschen? Ja, aber was ist denn, wenn jetzt in Bayern der Postzug überfallen wird und die Verbrecher deutschlandweit gesucht werden? Wer ist denn dann wo, an welcher Stelle zuständig? Ich glaube, dass dann, ich weiß es schlicht und ergreifend. Da rückt Markus Söder persönlich aus und holt ihn zurück. Gottes Willen. Und dann weiter den Mittelpunkt von dem Knast ein, wo er hinkommt. Also, wir bekleckern uns hier mal wieder so richtig mit Ruhm. Vielleicht sollten wir einfach uns die Klappe halten. Auf das konzentrieren, was wir wissen, was wir wirklich wissen. Also, tschüss. Grillen zirpen hier einspielen. Nee. Ronnie sitzt jetzt beim Scotland Yard und wird vom Grey Ghost verhört, hat aber außer ein paar dummen Antworten dem eigentlich nichts zu sagen. Der hat den Geist aufgegeben. Und auch ohne etwas Stichfestes in der Hand verspricht der Ghost dem Zugräuber aber, dass er ihn auf jeden Fall für diesen Überfall verknacken wird. Und selbst wenn es bedeutet, dass er die fehlenden Beweise selber irgendwie basteln muss. Eines Tages kriege ich dich und dann kannst du was erleben. Also er weiß für sich, dass er da jemanden hat, der auf jeden Fall beteiligt war. Er kann es nicht wirklich beweisen, aber es ist ihm an der Stelle schlicht egal. Und es sieht auch schlecht aus für Ronny. Also selbst die gerichtliche Anhörung, die daraufhin folgt, läuft ziemlich, ziemlich schlecht für ihn. Und er muss auf jeden Fall jetzt erstmal hinter Gitter. Dort trifft Ronny alsbald beim Hofspaziergang auf seine alten Kumpels Charlie Wilson und Roger Cordray. Jedoch sind alle drei bemüht, sich ihre Beziehung zueinander nicht anmerken zu lassen. Aber stopp, Moment. Warum muss er in den Knast? Naja, er wurde jetzt festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, an diesem Überfall beteiligt zu sein. Und er sitzt halt jetzt erstmal in Untersuchungshaft. Untersuchungshaft. Es gibt eine gerichtliche Anhörung, ob sie ihn jetzt festhalten dürfen. Und wie gesagt, die läuft schlecht. Also der Verdacht steht im Raum. Ja. Da brauchst du jetzt noch nicht viel Beweise für. Ja, okay. Untersuchungshaft, ja. Genau. Okay. Also, die sind jetzt alle drei in dem gleichen Gefängnis und laufen auf dem Hof aneinander vorbei. Ihr könnt euch das vielleicht so vorstellen, als würden sie so in die Luft gucken. Haben eigentlich eine Affäre im Büro, aber tun so, als wenn sie sich nur zufällig einen Kopierer sehen wollen. Und an einer Stelle. Du weißt es, das klingt so wissend. Möchtest du uns mehr erzählen? Leider nein. Ja. An einer Stelle, als dann alle Gefangenen wieder zusammenkommen, um vom Hof zu gehen, sagt Charlie dann laut zu Ronny: Bist du nicht der Typ, den sie für den Zugüberfall angeklagt haben? Und Ronny antwortet genauso laut: Ja, aber ich hatte nichts damit zu tun. Unglaublich, erwidert Charlie wieder. Mir werfen sie genau dasselbe vor. Also, Füstel. Also die haben offensichtlich auch noch irgendwie ihren Sinn für Humor. Oh Mann. In den kommenden Tagen und Wochen füllen sich die Zellen des Gefängnisses zusehends. Jimmy Hussey, Tommy Wisby, Bobby Welch. Nun sitzen schon 6 aus der Gang hinter Gittern. Oh, wow, wow, wow, wow. Charmian erzählt Ronnie bei einem Besuch, dass sie jemanden kennt, der behauptet zu wissen, dass sie alle wegen der Fingerabdrücke auf der Farm überführt worden seien. Die einzigen, die noch nicht auf dem Radar der Polizei sind, sind Peter, der ja bis dato noch nicht polizeibekannt ist, also gab es noch keine Vergleichsfingerabdrücke von ihm, sowie die 3 aus der Truppe, die rund um die Uhr Handschuhe getragen hatten. Mm. Später wird sich rausstellen, dass die meisten verwendbaren Fingerabdrücke, und das finde ich so köstlich, vom Monopoly-Set stammen. Nein! Oh Gott, wie bitter. Gehen Sie nicht über los, ziehen Sie keine 4.000 Mark ein. Ach komm, gehen Sie direkt ins Gefängnis. Das ist ja unglaublich. Sie haben das ganze Haus gereinigt, also geschrubbt und irgendwie alles irgendwie sauber gemacht, aber sie haben dieses Monopoly-Set stehen lassen. Oh Mann, lassen. Wie episch, echt. Monopoly, Monopoly. Trotzdem ist es aber ja so, dass die Polizei damals keine Computerdatenbank mit Fingerabdrücken hatten. Also du musstest einen Anfangsverdacht haben, um überhaupt, selbst wenn in der Datenbank Fingerabdrücke von einem Verbrecher waren, mit dem du hättest vergleichen können, um überhaupt diese Kartei zu finden. Also sie sind eigentlich der Meinung, ohne das genau zu wissen, dass jemand der Polizei was gesteckt hat. Also dass irgendjemand gesagt hat, okay, ihr müsst jetzt mal genau diese Leute hier dieses abklappern. Klassische CIA Miami, nee, wie heißt CSI Miami, dass du quasi einmal komplett durchjagst, prophylaktisch so ein Dings und innerhalb von 2 Sekunden, ich habe eine Übereinstimmung. Genau. Das gab es ja nicht. Ja. Das gab es nicht. Das gibt es wahrscheinlich heute auch nicht. Mein Favorit an dieser Darstellung immer in solchen Dingen ist, und ich stelle mir das aus Sicht des Programmierers vor, ist ja, okay, implementier mal, dass wir vergleichen können, ob die Fingerabdrücke gleich sind. Okay, das soll mega schnell gehen. Okay, und während die Suche läuft, zeig alle ganz schnell an, die es nicht sind. Genau. Okay. Voll das Speicherproblem. Aber auch, was für sinnlose Animationen immer kommt, wo alle Fingerabdrücke durchrauschen und immer da steht, no match, no match, no match. Ich finde es auch immer tatsächlich schön in Filmen und TV und dergleichen, wenn immer so klar gemacht werden muss, dass noch jemand schnell was kopiert. Und es dann kein Windows ist und kein Linux und kein Mac OS X, sondern halt irgendwie halt jemand das so programmiert hat, dass das möglichst ein großer Kopiervorgang ist, damit klar ist, dass jemand jetzt diese Dateien kopiert unter Zeitdruck. Ich habe mir immer gedacht, das ist bestimmt ein mega geiler Job, so Fake-Oberflächen zu bauen für so Filme, die man möglichst nach nicht Windows, nicht Linux, nicht Mac, sondern irgendwas Fiktives aussehen soll. Bestimmt mega witzig. Da gibt es auch eine Sammlung im Netz zu, oder? Von diesem Bildschirm. Ich glaube, es gibt, habe ich irgendwo mal gesehen. Habe ich jetzt aber nicht parat, wie das heißt. Egal. Es folgen weitere Verhaftungen. Auch zum Beispiel die Mittelsmänner, die die Farm dann irgendwie hätten verkaufen sollen. Und Ronnie sieht, wie sich das Netz immer weiter um ihn zusammenzieht. Und seine Chancen beim Gerichtsprozess schwinden. Er denkt über Ausbruch nach. Doch bevor er seine Pläne konkretisieren kann, werden er und die anderen in ein anderes Gefängnis versetzt. Später wird er tatsächlich einen Ausbruch versuchen, der wird aber scheitern. Also er hat dann einige seiner Komplizen und die besorgen sich erst ein Funkgerät. Dann mit dem Funkgerät nehmen sie Kontakt auf draußen zu einem Schlüsselmacher. Der schmuggelt ihnen ein Schlüsselrohling und Pfeilen rein. Dann schaffen sie es auch noch, einen Wächter abzuzeichnen. Also einer aus der Gruppe fragt den Wächter, ob er ihn zeichnen darf für ein Buch, das er irgendwie später rausbringen möchte. Ich will dir mal mich wie deine Mädchen in Paris checken. Und er zeichnet tatsächlich den Schlüsselbund so genau ab, dass sie auf Basis dessen einen Rohling anfertigen können, eine Schlüsselkopie anfertigen können, mit der sie ihre Zellen aufkriegen. Akzeptabel. Wow. Nicht schlecht. Dann werden sie aber verpfiffen und bevor sie abhauen können, geht es leider auch den Bach runter. Nach Bruce wird mittlerweile landesweit gefahndet. Also den haben sie noch nicht. Er kann einmal knapp der Verhaftung entkommen, weil er sich, als die Polizei bei ihm vor der Tür steht, geistesgegenwärtig nackt auszieht und als heimlichen Liebhaber seiner Frau ausgibt. Das ist grandios. Die sind dann so betröppelt, dass sie die Personalien aufnehmen, wo sie ihnen natürlich falsche Namen geben und dann wieder von dann ziehen. Aber ich glaube tatsächlich, dass nackt ausziehen erstaunlich oft dir hilft. Nein, also, keine Ahnung. Zitate für die Ewigkeit. Oktoberfest neulich da. Aber das habe ich auch tatsächlich, also im Büro ist jetzt kein Witz, aber das ist in die Polizei. Was glaubst du denn, die Reaktion der Polizei, wenn du dich einfach ausziehst? Dann ist nochmal mit Personalkontrolle und so auf den ersten Blick, also gerade wenn du Drogen genommen hast, glaube ich, dann so, jetzt ziehen sie sich erst mal an und jetzt gehen sie mal in die Ausrichtungszelle. Ja, sie sperren dich dann halt nicht in die eine, sondern in die andere Zelle, die mit dem Gummi. Also wenn du Zeit gewinnen musst, dann ist, glaube ich, Ausziehen erstmal eine coole Idee. Referenz auf Police Quest 3, wo du einen nackigen, durchgeknallten Typ festnehmen musst. Der hat nur eine Unterhose an. Und dann musst du dir Handschuhe anziehen? Nee, der nimmt dir erstmal deine Badge weg oder die Schlüssel und schmeißt sie irgendwie in den See. Und dann nimmst du seine Sachen weg und schmeißt sie in den See und dann kommt er raus, geht auf dich los und dann musst du ihn niederknüppeln. Das ist echt ein bisschen kindisch. Ja. Echte Polizeiarbeit. Ja, ja, das habe ich mir auch gedacht. Vor allem ist es ja mit einem echten Polizisten damals entwickelt worden. Also ich will euch jetzt nicht mit den Details der fast... Der Nacktheit. Ja, das auch. Aber wir kommen jetzt quasi zu den Verhandlungen im Jahr 1964. Die dauern fast 8 Wochen. War er da auch die ganze Zeit lang nackt? Nee, da hat er ja was an. Nichts als die Wahrheit. Ich gehe hier nur mal schnell durch ein paar der Highlights. Also war es ein riesen Medienspektakel, diese Gerichtsverhandlung. Und es war auch eine logistische Herausforderung, weil die alle Gefangenen mehrmals am Tag in riesigen Kolonnen vom Gefängnis zum Gericht und wieder zurückgekarrt haben. Werden denn jetzt quasi auch noch Menschen im Moment angeklagt oder sind in Untersuchungshaft, die nicht unserem erlesenen Kreis zugehörig sind? Oder das ist es schon... Interessante Frage. Nee, ich glaube, es sind tatsächlich welche, die sie jetzt auch insofern mit Fingerabdrücken irgendwie dann festnageln können. Genau, also die Polizei macht einen Spitzenjob eigentlich gerade. Eigentlich sind sie gerade, ich kann sie jetzt nicht ganz hundertprozentig zweifelsfrei beantworten, okay, aber ich habe nichts davon gelesen, dass da irgendjemand noch komplett unschuldig wäre, der da vor Gericht steht. Ja. Also sie haben schon die Richtigen an der Stelle. Alle plädieren auf unschuldig, bis auf Roger Caudrey, der quasi direkt mit dem Geld in der Hand erwischt worden war. Okay. Also der hat keine Chance. Mhm. Der Zugführer wird im Zeugenstand das Verbrechen als ziemlich brutal dastehen lassen. Mhm. Ganz kurzer Hinweis. Kennst du den Ausdruck der Shaggy-Verteidigung? Nein. Du kennst den Song It Wasn't Me von Shaggy? Ja. Das ist die Verteidigungsmethode. Ja, sie haben das und das gemacht. It wasn't me. Ja, und dann haben wir sie da erwischt. It wasn't me. Also zu sagen, dass du einfach alles stetig und nur abstreitest, ist die sogenannte Shaggy-Verteidigung. Ah ja, ja, das kann sein, dass das hier so zum Einsatz kommt. Und das doch vor dem Song. Noch vor dem Song. Jetzt, vielleicht passiert der Song darauf. Jetzt, also der Zugführer ist im Zeugenstand und der wird das Ganze zu einer großen Brutalität aufbauschen, obwohl es eigentlich gar nicht der Wahrheit entspricht. Also es war eigentlich sehr human, vielleicht ein bisschen härter, als hätte sein müssen, aber es war immerhin Niemand irgendwie sinnlos abgeknallt oder irgendwie Leuten mega bedroht. Es war ein gezielter Schlag und er hat sich ja dummerweise noch den Kopf angestoßen. Aber in den Medien und auch von den Verteidigern, also vom Staatsanwalt und so, wird das Ganze natürlich zu großer Brutalität aufgebauscht. Sie hatten ihn brutal zusammengeschlagen und so weiter und so weiter. Mein zimperlich waren sie ja bestimmt nicht. Nee, trotz allem. Aber es ist schon trotzdem für die Umstände. Falsch. Jahre später wird der Zugführer in einem Interview zugeben, dass ihm damit gedroht wurde, dass man ihm die Rente streicht, wenn er auch nur ein bisschen, das kleinste bisschen Sympathie für die Verbrecher zeigt oder irgendwie schafft oder durch seine Aussage fördert. Statuieren quasi, ja. Genau, also da werden wir auch gleich nochmal dann beim Strafmaß drauf kommen. Also an der Stelle heißt es quasi, das waren die großen brutalen Untiere, die hier... Schnitt, sowas wirklich. Ich habe den Typ einfach so hingelegt, noch so ein Kopfkissen drin, nochmal aufgeschüttelt, noch so auf die Stirn geküsst, gute Nacht. Genau. Das ist ja auch nichts, was sich jetzt 50 Jahre später geändert hat. Die Kapitalverbrechen sind immer die mit Kapital. Also wenn du irgendwas mit Geld machst, wirst du einfach die volle Härte des Gesetzes kriegen. Ein komödiantisches Highlight ist, als noch ein Wachposten vom Zug verhört wird, der in den hinteren Waggons saß. Der hat gemerkt, dass der Zug anhält, ist ausgestiegen und was man dann macht, ist, man läuft an den Gleisen zurück und stellt dort so Knallsignale auf, also so Sprengladungen kleine. Wenn nämlich dann da ein Zug drüber fährt, dann machen die ein lautes Geräusch und dann weiß der Zug, okay, da ist irgendwas, ich muss jetzt langsam tun. Das ist quasi das, was du vorhin meintest, das Warndreieck. Das ist ja cool. Ich habe jetzt gerade so einen klassischen College-Dorm Wohnheim im ein Knallsignal. Die Socke. Nee, die Krawatte. Nein, das, wenn der Zimmergenosse quasi nicht dazustoßen darf. Ich habe ein Knallsignal aufgestellt. Nein. Haha. Ja. Okay. Also, jedenfalls läuft dieser Wachposten einige, da muss man ja schon eine Strecke zurücklaufen, glaube ich, um die sinnvoll aufstellen zu können. Er stellt dann fest, dass dort schon solche Sprengladungen angebracht wurden. Also die Zugräuber wussten, was sie da tun und wollten auch niemanden unnötig in Gefahr bringen. Das ist ja auch mal krass. Geil. Haben also selber solche Ladungen dort schon installiert. Dann ist er wieder zurückgelaufen, um festzustellen, dass dann halt der Zug weg ist. So. Beziehungsweise, nur sozusagen die Lok und der erste Wagen. Die Waggons, also die, wo er drin war, die waren noch da, aber genau. Hey, da fehlt was. Warum fahren wir nicht? Moment, sind wir nicht vorhin mit einem Zug? Braucht man nicht eine Lok zum was weiß ich. Ronnie wird dann aus den Verhandlungen entfernt und später gesondert verhandelt, weil einer der Polizeibeamten im Zeugenstand aus Versehen verrät, dass er Bruce aus dem Gefängnis kennt. Und das ist was, was die Jury nicht wissen darf. Also ob die vorbestraft sind oder nicht, ob die schon mal eingesessen sind oder nicht, das darf die Jury nicht wissen. Echt? Genau. Und deswegen ist quasi ein Verfahrensfehler. Und er wird dann aus der aktuellen Verhandlung entfernt und darf dann nochmal oder wird später nochmal gesondert verhandelt. Haben die Briten auch Jurys? Offensichtlich. Das war mir zum Beispiel auch neu. Das kommt ich sicherlich auch, nicht, auch dachte, auf das wäre so eine amerikanische Sache. Das kommt sicherlich auch auf den. Ja, wo haben die Amerikaner das denn her? Also, ich meine. Habe noch nie Gedanken gemacht, aber ja, danke. Sicherlich auch auf die Art des Verbrechens an oder vielleicht gibt es da auch Unterschiede, das weiß ich nicht genau. Aber zu der Zeit war das auf jeden Fall so. Okay. John Daly wird vorzeitig freigelassen, weil sein Anwalt überzeugend darlegen kann, dass seine Fingerabdrücke eventuell schon vorher auf dem Monopoly-Set hätten sein können. It wasn't me. It wasn't me. Ach, ist das gut. Schau, das waren so die Highlights. Also diese Argumentation wird mich echt mal interessieren bei Zeiten. Ja, das muss ich mal nachlesen. Soweit jetzt mal zu den Verhandlungen. Also wie gesagt, das Ganze dauert die Hauptverhandlung 49 Tage. Dann gibt es noch 2 Tage Beratung durch die Jurymitglieder. Und am 25. März 1964 fällt das Urteil, dass alle minus Ronnie und minus die, die noch nicht Handschuhe getragen haben, und etc. minus John Daly. Die werden schuldig gesprochen wegen Verschwörung zu einem Raubüberfall und wegen bewaffneten Raubüberfalls. Also in zwei Anklagepunkten. Und die Strafe wird aber dann erst öffentlich gemacht, wenn Ronnie auch verhandelt ist. Und für ihn sieht es auch nicht gut aus. Also er hat zwar einen Entlastungszeugen, der ein ziemlich gutes Alibi für ihn hat, aber der verschwindet dann einfach und dementsprechend ist seine Position auch ziemlich schlecht. Eieiei. Zumal seine Fingerabdrücke nicht nur auf dem Monopoly gefunden werden, sondern auch auf einer Flasche Ketchup. Oh. Und in seiner Biografie schreibt er dazu, I never thought they would catch up with me. Also auch er ist ein großer Spaßvogel. Am 15. April 1964 wird also auch er in beiden Punkten für schuldig befunden und mit 30 Jahren Gefängnis bedacht. Die anderen erhalten ebenfalls alle Strafen zwischen 20 und 30 Jahren. Das ist, finde ich, absurd viel. Das ist Wahnsinn. Das ist was du sonst nur als Spion oder Landesverräter kriegst. Ja? Aber das wundert mich überhaupt gar nicht. Also das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. In dem Moment, wo du Geld klaust und dann noch vom Staat, das ist ja staatlich. Ein Teil der Urteilsbegründung es gibt noch mehr Argumentationen dafür, aber ein Teil der Begründung ist, sie sollen das auf illegale Weise erworbene Vermögen möglichst lange nicht genießen können, denn der Großteil des Geldes ist noch nie gefunden. Ja. Also sie haben ja nur bei dem einen mal irgendwie 100.000 im Wald gefunden und noch ein bisschen was im Kofferraum, aber der Großteil des Geldes ist nicht gefunden. War bis heute nicht? Vielleicht. Das ist der Moment, wo der Jürgen seinen Rucksack aufmacht. Weltpremiere! Ich habe sehr ausführlich schon recherchiert. Wow, das ist ja... Okay, ich bin ruhig. Ich nehme mich nur so ein bisschen... Die schweren Jungs werden nun in verschiedene Gefängnisse über das Land verteilt. Ronnie trifft in seiner neuen Behausung Lincoln auf Sympathie und Überraschung. Noch nie vorher hatten die Gefangenen oder auch die Wärter jemanden mit 30 aufgebrummten Jahren getroffen. Also er ist sofort ein Local Celebrity. Quasi, ja, aber mal Berühmtheit. Ganz ehrlich, auch nicht für Kindsmord oder irgendwie Leute erschlagen, sondern für sowas. Das werden wir jetzt noch so oft haben, ne? Also wo er hinkommt, wird er mit offenen Armen quasi empfangen. So. Er ist so ein heimlicher Volksheld. Ja, tatsächlich. Er hat ja niemandem wehgetan. Er hat die Banken und den Staat beklaut. Es ist quasi nichts passiert dabei. Also er ist schon so ein bisschen der Liebling der Massen. Ja. Wann kommt der Vergleich mit Robin Hood? Nee, er gibt das Geld ja nicht den Armen. So. Ja, nein, aber irgendjemand, kann ich mir gut vorstellen, ist denn, dass er irgendwann sein, auf den, Achtung, Zug aufspringt und dann schreibt, der ist ja eigentlich wie Robin Hood und... Das könnte schon sein, aber jedenfalls hat er große Sympathien in den Reihen der anderen Gefangene und dauert es auch nicht lang, bis die ihm die ersten Angebote machen, ihm beim Ausbruch zu helfen. Und eines dieser Angebote kommt von seinem neuen Freund Paul Seaman, der praktischerweise schon Erfahrung mit Ausbrüchen aus genau dieser Gefängniseinrichtung hat, in der er dann landet. Und er hockt noch drin. Er hockt noch drin. Die Erfahrung aber nicht so gut, oder? Naja, er hockt wieder drin. Also er ausgebrochen und dann wieder eingefangen. Du, da gibt's eine Tür, die ist einfach offen. Genau. Die ist die erste Links. Du nimmst einfach die und dann ciao. Und das Gefängnis wird als die britische Antwort auf Alcatraz bezeichnet. Also es ist jetzt auch nicht so ein Larifari-Knast, aber dann auch wieder doch. Also da werden wir gleich nochmal drauf kommen. Weil die Briten so höflich sind, die gehen halt von manchen Sachen einfach nicht aus. Genau. Nein, möchten da sie wirklich nicht gehen? Durchgehen hier. Also sie gehen nicht davon aus. Bitte gehen sie nicht durch. Ja, genau. Doch. Oh nein, er ist wohl ausgebrochen. Es gibt nichts, was wir tun können. Sie gehen nicht davon aus, dass jemand geht, ohne sich zu verabschieden vorher, ja, genau, zum Beispiel. Oder während der Tea Time. Nee, viel besser. Da ist einfach so eine Wiese davor und dann so, don't walk on the grass. Und dann geht einfach einer drüber. Scheiße, was sollen wir machen? Wir können doch nicht hinterher. Also es, zwei Umstände bringen Bix jetzt dazu, Anfang 1965 ernsthaft über das Angebot von seinem neuen Freund Paul nachzudenken. Das eine ist, dass seine Berufung scheitert. Und das andere ist, dass er unter besonderer Beobachtung steht im Knast. Also er ist schon bei den ganz schweren Jungs. Und die wird dann noch verschärft, als Charlie Wilson erfolgreich aus dem Knast abhaut. Also der sitzt in einem anderen Gefängnis zwar, aber es ist dann so, dass das dazu führt, dass die anderen aus dieser Gang eben dann nochmal besonders kontrolliert werden. Jetzt kommt wirklich das A-Team. Und diese unerträgliche Beobachtung ist, das müsst ihr euch echt so vorstellen, also er geht begleitet kacken. Und im 15-Minuten-Abstand schaut jemand durch diese Klappe an seiner Tür. Also es steht immer, hallo, jemand vor seiner Zelle. Ronnie beschreibt es auch mit, er macht laute Geräusche beim Essen und beim Trinken und beim Unterhalten und furzt und keine Ahnung. Also es ist schier unerträglich. Und dann klappt er auch noch alle 15 Minuten diese Klappe auf und guckt rein, ob Ronnie noch drin ist. Oh Mann. Also er will ausbrechen, das steht mal fest. Die erste Maßnahme, die er ergreift, ist Sport. Logisch. Also er arbeitet erstmal dran, sein Übergewicht zu verlieren. Und er leiht sich sogar ein paar Yoga-Bücher aus der Gefängnisbibliothek. Yoga? Yoga. Okay, ja, cool. Außerdem nutzt er seine mittlerweile zahlreichen Freundschaften innerhalb und außerhalb der Mauern, um seine Flucht vorzubereiten und auch Nachrichten zum Beispiel an seine Frau weiterzureichen. Okay. Es kommen dann noch weitere Insassen und bieten ihre Hilfe an. Und zwar nicht, weil sie irgendwie was von dem Geld abhaben wollen, das er geklaut hat. Das könnte ja auch durchaus eine Motivation sein, ne? Sondern denen geht es echt dann ums Prestige, ja. Also die finden das eine Ungerechtigkeit und die ist gut fürs Karma, so jemandem zu helfen. Ja, aber wie geil, auch willst du auch mit raus? Nee, darum geht's nicht. Du sollst raus hier. Genau, das ist tatsächlich so. Also er findet, wow, problemlos zwei Freiwillige, die, wenn es dann soweit ist, sich jeweils einen Wärter schnappen und die einfach festhalten. So. Ja, also da ist überhaupt, what, kein Problem. Ja, ja, vor allem dadurch verlängert sich ja nur ihre Strafe. Ja, genau. Das ist voll der Feelgood-Film hier, okay, gerade. Außerdem wird ihn Eric Flower begleiten. Also der Plan entsteht jetzt dann so langsam. Es wird ihn Eric Flower begleiten. Das ist ein Mitinsasse, den er schon aus seiner Zeit im Jugendknast kennt. Also das ist ein ganz alter Freund, mehr oder weniger. Ja, jetzt, wo wir es gerade von Menschen hatten, die zu gut sind, jetzt heißen sie auch noch Flower. Ja. Mr. Feelgood, Mr. Nice Guy. Paul, der seinerseits nur eine kurze Strafe abzusitzen hatte, wird in der Zeit freigelassen und kann jetzt die Flucht von außen weiter vorbereiten. Am 8. Juli 1965, genau ein Jahr und 11 Monate nach dem Überfall, ist es dann soweit. Nachdem der erste Versuch am Vortag wegen Regen ins Wasser fällt, starten Ron, Eric und zwei Helfer heute einen zweiten Anlauf. Das Quartett verpasst unter verschiedenen Vorwänden den ersten Aufruf zum Hofgang. Also das ist so, dass die irgendwie in ihrer Arbeitswerkstatt sitzen und sonst wo. Und das dann gibt so einen Aufruf, so jetzt hier alle auf dem Hof. Und rumlaufen und bewegen. Genau. Und wenn man das aber nicht mitkriegt, so, dann ist es nicht schlimm erstmal. Dann gibt es einen zweiten Aufruf. Hm. Und was der Plan dann ist, sie wollen natürlich zusammen in den Hof, logischerweise. Also sie verpassen alle absichtlich den ersten Aufruf, damit sie dann gemeinsam zum zweiten Aufruf draußen in den Hof geschickt werden. Mhm. Um Punkt 3 Uhr schlendert Ronnie dann an der Mauer entlang, an der Außenmauer, als er außerhalb einen Transporter heranstauchen hört. Ja, könnt ihr euch vorstellen? Also das ist so, yeah, man kommt relativ nah ran an die Gefängnismauer offensichtlich von außen. Das wäre heute, glaube ich, auch nicht mehr so. Er gibt daraufhin vor, seinen Schnürsenkel binden zu müssen und schaut dann nach oben. Und dann sieht er, wie oben Paul, also er hat eine Maske auf, aber er weiß natürlich, dass Paul ist, Paul über die Mauer blickt. Ja, also er sieht oben den Kopf. Kuckuck. Hallo. Und es folgt auch gleich eine erste und dann eine zweite Strickleiter, die er... What? Die, so plump eigentlich. Die Erik, ist ein geiler Plan einfach, ja. Die Erik und Ronny sich schnappen und halt sofort irgendwie losklettern, während die beiden anderen sich auf die Wärter stürzen und die festhalten. Ist halt so mega stumpf einfach. Ja. Ich habe jetzt auch gedacht, jetzt kommt so ein mega, mega Plan, ja. Das ist so geil. Wie bei Mission Impossible, so Gesichtsmasken perfekt angepasst. Ja. Also, es geht über die Mauer. Paul steht auf einem präparierten Van, also quasi in einem Transporter, wo er oben nochmal so eine kleine Plattform irgendwie draufgesetzt hat und wo auch ein Loch im Dach ist und Matratzen drunter, dass die dann auch irgendwie reinspringen können. Und den hat er direkt an die Mauer geparkt, sodass er eben oben drauf steigen und Dinger drüber werfen kann. Kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen heute sowas. Nee. Also komplett absurd. Auch mega auffällig, das Gefährt einfach. Das Einzige, was mir noch besser einfallen wird, wäre so wie so ein Pickup-Wagen, wo hinten eine Hüpfburg aufgeplant drauf ist. Trampolin, Bouncy-Kerzel. Zwei weitere Insassen ergreifen die Gunst der Stunde, logisch. Da hängen jetzt gerade zwei Strickleitern und folgen Ronny und Eric in die Freiheit. Ciao, Leute. Und weil Paul noch von zwei Helfern, die lustigerweise ebenfalls Ronny heißen, also beide, hier sind jetzt Ronny, Ronny und Ronny. Drei Ronnys. Das wäre mega gut für so einen Pferderennsprecher. Ronny hinter Ronny, da holt Ronny auf. Oh, aber neulich, aus dem Nichts kommt Ronny noch dazu. Ganz kurz, ich habe neulich in einem Podcast gehört über die Erfindung von Zumba. Und die ersten drei Leute, die quasi in Zumba involviert waren, hier haben alle den gleichen Namen gehabt. Alle drei den gleichen Vornamen gehabt, ja. Mega verwirrend. Okay, bitte weiter. Worauf ich eigentlich nur gerade raus wollte, war, dass die jetzt dann zu siebt im Fluchtwagen sitzen. Also, ja. Und es ist ein Mini. Nee, wie so ein Clowns-Auto. Ja. Also erstmal haben sie einen Van, aber sie wechseln dann noch zweimal den Wagen. Es ist dann schon auch ein normales Auto, aber da sitzen sie trotzdem erstmal zu siebt drin. Sicherheitshalber hat Paul vorsorglich auch die Sprechteile der Telefonzellen entlang der Fluchtroute abmontiert, sodass niemand aus der Bevölkerung was Verdächtiges an die Polizei melden kann. Und es wird sowieso eine ganze Weile dauern, bis die Polizei informiert ist, denn es gibt keine direkte Telefonverbindung zwischen dem Gefängnis und der Polizeistation. Wozu auch? Und die Vollzugsbeamten müssen wie jeder andere auch den normalen Notruf wählen, um die Polizei zu kontaktieren. Also es dauert 20 Minuten, bis die Polizei am Gefängnis ankommt. Those were the days. What? Das kann man sich echt immer vorstellen. Ey, vor allem, wenn du dir das jetzt vorstellen würdest, so ganz, ganz schlimme Klischees gerade, aber wenn du dir das in so einem US-Knast vorstellst, dann würdest du dir vorstellen, der Film hört jetzt in 2 Minuten auf, weil just als er oben ist, schießt einfach jemand auf ihn und er fällt noch runter. Ja? Also beim Ausbruch. Ja. Ah, du meinst, das wäre nicht so lustig? Nein, nicht ganz so. Ja. Wäre auch schneller zu Ende. Also die kommen da eigentlich relativ gut raus. Sie fahren jetzt dann noch ums Gefängnis rum, da gibt es irgendwie nur eine Straße, wo dann auch lustigerweise steht dann noch so ein Gefängnis. Ich dachte, um die Wächter zu trollen. Ja, da steht tatsächlich noch einer der Wächter mit so einem irgendwie Auto und macht irgendwie was an den Büschen oder irgendwas, keine Ahnung. Und der weicht sogar noch aus für die, weil der Alarm noch nicht losgegangen ist, der noch nichts weiß. Und okay, der macht sogar noch den Weg frei für die. Komm, wie viele Runden schaffen wir im Knast, bevor sie ihn auffällt? 5, 6, 7. Also, sie preschen in die Freiheit, wechseln zweimal das Auto, dann setzen sie erst die beiden Aushilfs-Ronnys ab, dann noch die beiden ungeplanten Begleiter. Die werden es immerhin 3 Monate lang in Freiheit schaffen, bevor sie wieder eingesackt werden. Und nur eine halbe Stunde, nachdem sie über die Mauer geklettert sind, erreichen Paul, Eric und Ronny das Versteck, das sie halt da in London irgendwie geplant haben dafür. Jetzt ist es aber so, dass Paul ja, also was ich euch vorhin schon erzählt habe mit diesen Verbrechernetzwerken, ne? Man weiß, Paul und Ronny saßen zusammen ein, man weiß, Paul ist irgendwie bekannt für irgendwie Ausbruch, so, man kommt natürlich, zählt 1 zu 1 zusammen, ja, vielleicht hat er dem geholfen. Von daher schauen Eric und Ronny, dass sie ganz schnell weiterkommen, ja, also sie lassen Paul zurück und er wird tatsächlich wenige Tage später verhaftet und wandert für 4 Jahre hinter Gittern für diese Aktion. Einer der Ronnys kommt auch noch 3 Jahre irgendwie aufgebrummt und die beiden, weil ihr vorhin gefragt habt, die beiden, die im Hof die Wachen getackelt haben, die bekommen 12 zusätzliche Monate. Ja, ja. Jetzt zieht Ronny dann, also sie ziehen dann nochmal um und er lernt dann auch ein paar ganz wichtige Leute in der Unterwelt kennen. Und zwar sind es Leute, die ihm dann für 55.000 Pfund, das entspricht einem Drittel von seiner Beute, nicht nur einen neuen Pass besorgen, sondern auch die Überfahrt für ihn und seine Frau nach Frankreich regeln. Und dafür sorgen, dass er sich dort das Gesicht umoperieren lassen kann, sodass er wirklich effektiv untertauchen kann. Ja, das ist ein Schnäppchen, ja, aber dann auch wieder nicht, denn sie bekommen optional noch das Angebot, dass sie sich auch die Fingerkuppen entfernen lassen können. Das lehnen sie dann aber ab. Also das reicht dann auch, ja. Muss ja nicht alles mitnehmen. Also, bevor es jetzt nach Kontinentaleuropa losgeht, ziehen sie noch ein paar Mal von Versteck zu Versteck, sind kurzzeitig bei einem irischen Privatdetektiv untergetaucht, später dann in einem abgelegenen kleinen Häuschen in Bognor an der Südküste von England und da kommen dann auch ihre Frauen und von Eric zumindest das Kind nach. Ronnys Kinder bleiben erstmal noch in London. Versteckt im Ladebereich eines Frachtschiffs werden die beiden Flüchtigen im Oktober 1965 dann nach Antwerpen gebracht, von wo aus es nach kurzem Frischmachen in 2 Autos weiter Richtung Paris geht. Dort verbringen sie eine Weile erneut in einem Versteck, bevor sie sich als kanadische Steuerflüchtlinge ausgeben und in einer Schönheitsklinik am Gesicht operiert werden. Das finde ich bemerkenswert. Wow! Ja. Sie nutzen jetzt diese ganzen Unterweltkontakte, um so eine Gesichts-OP klarzumachen, müssen sich dort aber dann noch irgendwie als quasi sozialverträgliche Verbrecher so darstellen, so, weißt du, so ein Gentleman-Verbrechen, damit da niemand dann irgendwie die Polizei ruft. So. Das verstehe ich irgendwie nicht so ganz, den Zusammenhang. Aber offensichtlich ist es als kanadischer Steuerflüchtling okay, sich das Gesicht operieren zu lassen, als englischer Bankräuber, Zugräuber aber nicht. Ah, ja, andere Länder, andere Sitten. Ja. Okay, aber die großen Schmerzen und die lange Erholungszeit, die das Ganze mit sich bringt, sind das Ergebnis locker wert. Ronny, hätte einfach nur so einen Schnurrbart angeklebt gekriegt. Gibt es da vorher, nachher Fotos? Ja, oder? Habe ich nicht. Oder so eine, es war einfach nur so eine Nasenbrille und eine Tube Patex. Also Ronny lässt sich ziemlich umfassend... Nasentube? Nein, Entschuldigung, Nasenbrille. Ah, okay. Ronny lässt sich ziemlich umfassend das Gesicht neu machen. Eric belässt dabei, sich seine markante Nase gegen ein etwas unauffälligeres Modell zu tauschen zu lassen. Wir haben dann noch ein Vorjahresmodell, kaum also, Kilometer drauf. Das ist ja an dieser Stelle, ich weiß nicht, ob wir das schon mal thematisiert haben, aber ich reg mich ja jedes Mal wieder aufs Neue über Superman auf. Weil ich meine, also Clark Kent und Superman haben beide ihr Gesicht nicht verhüllt. Also das Einzige, was Clark Kent macht, er hat dann noch eine Brille auf. Ja. Aber er zieht sich eigentlich nur was anderes an. Da gibt es ja auch inzwischen so lustige Illustrationen, wo Lois Lane vorm Rechner sitzt und so Facebook-Fotos von Clark Kent durchschaut und ist immer so, ja, Facebook findet, diese Person ist Superman, ja, nein. Und sie sitzt da davor so, Also, die beiden müssen jetzt natürlich neue Bilder für ihre falschen Pässe machen lassen, aber sie sehen ja jetzt anders aus. Und dann geht's ab nach Down Under. Eric bekommt ein paar Wochen Vorsprung und düst 3 Tage vor Weihnachten ab nach Sydney. Down Under? Ich dachte in Frankreich. Ja, sie sind in Frankreich zur Gesichts-OP. Ach, da wollen sie nur die OP und ja, dann wollen sie aber nach Australien genau, weiter. Also sie wollen weiter weg. Ist auch sprachlich eher praktisch. Sprachlich einfacher, oder? Genau. Also die Zeit, die Eric schon mal vorzeitig abhaut, nutzt Ronny, um sich nochmal von seiner Frau und seinen Kindern besuchen zu lassen und noch so ein bisschen das Nachtleben von Paris zu erkunden. Also er traut sich jetzt schon ein bisschen raus auch. Und er sitzt dann wenige Tage später als Terence Firminger allein im Flieger nach Zürich und anschließend nach Australien. Aber jetzt trotzdem nochmal ganz kurz, hier Commonwealth und so, es wäre glaube ich schon geschickter in Frankreich zu bleiben, weil Australien gehört ja zu Großbritannien zu der Zeit noch, oder? Oder ist zumindest noch im Einzugsgebiet. Aber also wenn hier Scotland Yard und MI6 und MI5 und Co., dann eher in Australien als in Frankreich. Ja, aber du fällst halt die ganze Zeit mega auf, wenn du nicht die Sprache sprichst vor Ort. Naja, gut, ich meine, die werden ja ihre Gründe gehabt haben, aber einfach jetzt nur für mich. Andere ist auch weiter weg. Ich glaube, wenn dann mal Interpol eingeschaltet ist und du in einem Land bist, dessen Auslieferungsabkommen hat, so, dann ist es, glaube ich, so oder so wurscht. Glaubst du, es war in den 60er Jahren auch schon so? Gehe ich mal davon aus. Okay. Ja. Also ihnen ist es auf jeden Fall zu nah und das Thema ist ja sicherlich in Europa auch mehr in den Medien präsent als in Australien zum Beispiel. So, okay. Das ist halt das andere Ende der Welt. Kurze Frage, er hat ja jetzt da das Drittel seine Beute abgegeben. Hat er den Rest überhaupt noch? Beziehungsweise kommt er da ran? Naja, er hat schon noch große Teile davon, aber das kann er jetzt natürlich auch nicht einfach so im Flieger mitnehmen. Ne? Okay, also das aber ist noch, er hat sie irgendwo das, noch. Genau, das ist tatsächlich, wird es auch jetzt dann, kommen wir gleich drauf, zum Problem so ein bisschen. Ja? Also seine Frau verwaltet jetzt noch das Geld in England und er sitzt aber in Australien. Also er kommt jetzt erstmal da an, feiert Silvester mit ein paar britischen Matrosen, die er da kennenlernt in der Bar. Und mietet sich dann erstmal ein Taxi für einen Tag und fährt von Strand zu Strand, um sich mal so, er genießt jetzt mal kurz. Seine Frau ist ja wohl auch unter Beobachtung, würde ich jetzt mal behaupten. Doch, das ist ja jetzt auch nicht so ganz einfach wahrscheinlich, da das Geld. Ja. Genau. Er und der gut vorgebräunte Eric alias Bob Burley. Also auch ein schönes Detail, was du uns damit gibst, danke dafür. Gerne. Die werden insgesamt eigentlich jetzt in Australien erstmal eine gute Zeit verbringen, auch wenn die Kohlen, wie wir gerade schon besprochen haben, knapp und die Aushilfsjobs, die sie sich daraufhin suchen, ziemlich öde sind. Charmian schickt zwar über Mittelsmänner regelmäßig Geld durch, also sie kennt es ja schon, ne? Ihr Mann ist ja oft im Knast gewesen und sie weiß schon, ne? sie kennt schon Methoden, wie man unauffällig Dinge irgendwo hinschickt. Also sie klebt, glaube ich, das Geld in Magazine ein und verschickt es dann irgendwie mit der Post. Und es fällt aber trotzdem irgendwie auf dann. Also sie kriegen dann eine Warnung von ihrem Mittelsmann, der die Post in Empfang nimmt, dass irgendjemand sie sprechen möchte, ja, wegen irgendwelchen Paketen, die sie erhalten. Und daraufhin flüchten sie, also aus, was habe ich gesagt, wo sind sie? In Sydney, glaube ich. Derweil, wir sind jetzt mittlerweile im Jahr 1966, werden in London Wachsfiguren von Ronny und Charlie enthüllt. Also die beiden, die aus dem Madame Gefängnis... Madame Tussauds? Genau. What? Die aus dem Gefängnis ausgebrochen sind. Die sind jetzt schon so berühmt, die kriegen jetzt ihre eigenen Wachsfiguren. Und dann voll die Falle. Ach, wären sie nur hier zur Eröffnung. Das wäre so schön. Und dann kommt er zurück. Ah, jetzt haben wir dich. Genau. Die anderen Mitglieder aus der Gang treffen sich größtenteils derweil im Knast von Parkhurst. Ich habe mir tatsächlich eher vorgestellt, wie unglaublich enttäuscht dieser Wachsfigurenhersteller dann sein muss, wenn die dann tatsächlich zur Premiere kommen und komplett anders aussehen unterdessen. Stimmt! All die Arbeit umsonst. Und dann müssen die Wachsfiguren auch nach Frankreich zu dem Schönheits-OP-Typ schicken, der sie dann wieder ummodelliert. Also, auch in Down Under ist jetzt mal wieder Flucht angesagt und Ronnie flüchtet jetzt unter dem Namen Terence King erst nach Melbourne und dann nach Adelaide. Und in den Folgemonaten machen sie es dann auch so, dass endlich die Familie nachkommen kann, also Frau und Kinder. Und die bringt dann tatsächlich auch das restliche Geld mit. Und es sind jetzt noch 7.000 Pfund übrig. Also sie haben schon, sagen, das muss doch auch schon ordentlich geschwunden sein, das Geld. Genau, sie haben schon ordentlich Geld durchgebracht. Das hat heute einen Wert von ungefähr 110.000 Pfund. Und nach ein bisschen Feiern und einem neuen Auto und ein paar Möbeln ist das Geld weg. Also sie sitzen jetzt in Australien. Und das ist auch der Punkt, wo ich mich gefragt habe, wofür haben die eigentlich diese ganze Scheiße gemacht? So? Ja, für irgendwie 2 Jahre oder was haben wir jetzt, 66, 3 Jahre, wo sie in Angst leben, eigentlich das Geld auch nicht genießen können und jetzt ist das Geld irgendwie durchgebracht. So. Ja. War es das wirklich wert? Und das werden wir uns vielleicht noch öfter fragen, denn die Geschichte geht noch eine Weile. Okay. Also es gibt noch ein paar andere gute und schlechte Nachrichten in dieser Zeit. Charmian zum Beispiel ist wieder schwanger. Oh. Es werden noch weitere Mitglieder der Räuberbande gefasst und aus der Heimat kommt dann irgendwann auch ein anonymer Brief, in dem steht, dass die Polizei angeblich genau weiß, wo sie sich gerade aufhalten. Also wieder müssen sie weiter. Sie ziehen jetzt 1967 wieder zurück nach Melbourne, wo sie mal ganz kurz Station gemacht haben, also von Adelaide wieder zurück nach Melbourne. Und da findet Ronnie dann tatsächlich einen Job als Zimmermann. Und zum ersten Mal macht es so ein bisschen den Anschein, als könnten sie sich da jetzt wirklich niederlassen. Also sie ziehen in eine schöne Nachbarschaft, sie freuen sich mit den Nachbarn an, die Kinder gehen auf eine gute Schule und eigentlich wäre jetzt alles gut. So, wenn es so bliebe, wäre alles gut. Und dann hat er sich an Karneval als Bankräuber verkleidet. Nee, besser noch eigentlich, aber dazu gleich. Ich bin gespannt. Weil 1968 erstmal Charlie Wilson in Kanada gefasst wird und dann auch noch Bruce Reynolds, gehen die Bilder der noch Flüchtigen wieder durch die Presse. Also oh oh. Und wenn sie durch die Presse gehen, gehen sie natürlich auch um die Welt. Und eine Radiostation in Melbourne bringt jetzt die Meldung in Umlauf, dass der Zimmermann Terry King oder Cook oder wie auch immer er gerade heißt, dem flüchtigen Briggs wahnsinnig ähnlich sieht. Die machen so einen Lookalike-Contest und er gewinnt irgendwie Geld dafür. Also im Radio wird das wirklich lieb. Das ist krass, ja. Das ist ja voll die Diffamierung, ja. Und auch die Nachbarn tuscheln schon und kurze Zeit später gibt es tatsächlich eine öffentliche Fahndung, also eine Fahndung mit der Bitte um Mithilfe aus der Öffentlichkeit. Also es wird jetzt offen nach ihm in Australien gefahndet. Das Witzige ist aber, dass es so einen Polizeisprecher gibt, oder vielleicht ist es auch der Polizeichef, das weiß ich jetzt gerade gar nicht genau, der regelmäßig im Fernsehen steht und über diese Fahndung berichtet und dann eben auch sagt, okay, sie wissen jetzt genau, wo er ist und sie durchsuchen jetzt diese Nachbarschaft und so weiter. Also der immer ziemlich genau die nächsten Schritte preisgibt, die Polizei gerade unternimmt. Das ist so völlig absurd aus heutiger Sicht, wo bei selbst vergangenen Dingen immer gesagt wird, ja, das dürfen wir nicht sagen, aus ermittlungstechnischen Gründen. Und genau, also später spricht auch jemand Ronnie nochmal drauf an und die diskutieren es und es ist wohl tatsächlich so, dass der Australier an sich überhaupt keinen Bock hat, irgendeinen englischen Flüchtling auszuliefern. Und das beste Beispiel dafür ist eben der Polizeipräsident oder der Polizeisprecher, der Ronnie öffentlich quasi erklärt, wo er sich am besten nicht aufhalten soll. Ach Mann, echt, das hat er damit Absicht. Das habe ich gar nicht so. Ja, ist ja geil. Man weiß es nicht, ob es wirklich mit Absicht war, aber es hat schon sehr stark den Anschein. Anstrich. Auch witzig, ein Australier namens Ronnie Biggs wird im Hafen verhaftet, als er eine Seereise antreten will. Hups. So, als Arthur Robert Carson geht das Versteckspiel jetzt also weiter. Zwischenzeitlich wird auch Ronnies Frau mal festgenommen, aber dann gleich wieder freigelassen. Aber auch Eric wird jetzt gefasst. Und das heißt jetzt für Ronnie, dass ihm das australische Pflaster dann doch zu heiß wird. Vor allem, wenn du nach Australien abgehaut bist und jetzt suchen sie auch dort nach dir. Wohin dann? Gute Frage. Osterinseln. Er borgt sich jetzt einen Pass von einem alten Freund. Also der bietet ihm tatsächlich an, ihm seinen Pass zu geben. Weil ein der Faltboot? Und nee. Oh. Und will damit nach Südamerika fliehen. Weil wo sich 100.000 Nazi-Verbrecher verstecken können. Ne? Da ist für mich auch noch Platz. Genau. Können Sie mal rutschen. Jetzt frisst er sich mit Spaghetti Bolognese ein paar extra Kilo an, nimmt etwas Geld, das seine Frau damit verdient hat, Ronnies Story an die Presse zu verhökern. Und macht sich auf zu neuen Ufern. Ist wichtig, dass es Spaghetti sind. Ich wollte gerade sagen, es ist wieder eins dieser authentischen Details. Ernsthaft? Er schreibt in seiner Autobiografie, dass er 3-mal am Tag Spaghetti Bolognese isst in der Zeit. Ja, kostet die dann so 8,50 Euro? Ist das dann viel oder wenig Spaghetti Bolognese? Also ich muss drauf bestehen, dass wir jetzt da kurz drüber sprechen. Wenn ihr euch anfressen müsstet, mit welcher Mahlzeit würdet ihr es euch anfressen wollen? Wenn ihr 3-mal am Tag das Gleiche. Moment, ist das Ziel wirklich brutal, möglichst schnell, möglichst viel zuzunehmen oder so ein genussvoll fressen? Genussvoll. Oh, schwierig. Fällt mir ehrlich gesagt. Boah. Also eine leckere Spaghetti Bolognese wäre tatsächlich, glaube ich, echt Weit vorne auf gut der vorne Liste. Mit dabei, ja. Das ist auch die Frage, wie stark du variieren darfst. Weil grundsätzlich ist meine Antwort auf sowas immer Pizza, weil auf eine Pizza kannst du ja alles machen. Aber wenn es wirklich exakt das Gleiche sein müsste, dann könnte es vielleicht auch eher Spaghetti sogar sein. Ja. Oder Nudeln. Eigentlich mag ich lieber Löffelnudeln. So. Das Spaghetti, da verlierst du ja wahnsinnig viel Energie beim Drehen. Das darfst du nicht unterschätzen. Ja. Es gibt elektrische Kabel, die das Drehen für dich übernehmen. Also, wenn das Problem in deinem Leben ist. Ich oute mich jetzt als Barbar. Das Erste, was ich mache, wenn ich Spaghetti habe, ich schneide die durch und esse die mit dem Löffel. Ich glaube, ich habe was ganzen, aber das ist auch eine Erziehungsfrage. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie gedreht. Du Unmensch. Ja. Also was ich tatsächlich, und da wirklich immer so ein bisschen angesnobbt, ja, wenn ich ich habe wirklich einen elektrischen Dreher. Nein, aber wenn ich immer den Löffel ablehne bei Spaghetti Bolognese. Also wenn ich mach dann immer sage, genau, der Italiener isst seine Spaghetti nur mit der Gabel und dreht die dann so am Rand und das geht auch wunderbar und da das wirkt aber immer so, weißt du, kennst mich ja, so bin ich nicht, ja? Ja, natürlich. Aber das wirkt immer so ein bisschen Moment, am schnabberig. Rand. Also du machst also quasi einfach am Rand von dem tiefen Teller, dass du sagst, du nimmst nicht zu viel Spaghetti auf, gehst ein bisschen nach oben sozusagen, dass wenn der Teller noch gut gefüllt ist, du andersrum, stell dir vor, du stichst in der Mitte oben ein bisschen rein, dann würdest du übers Drehen genug kriegen, aber die rutschen nach unten weg. Wenn du jetzt aber ganz nach unten durchstichst in der Mitte, hast du viel zu viel. Also gehst du eher an den Rand und stichst so quer durch, dann hast du nicht zu viele Spaghetti auf der Unterseite, aber den Teller als sozusagen Element, das die Spaghetti für dich widerstand, erstellt. Natürlich ein Widerstand. Genau, und dann kannst du drehen und dann halten die. Geil. Das war doch mal ein schöner Einschub. Wir machen mal einen Workshop dazu. liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, bitte A, euer Essen, was ihr essen wollen würdet. B, wer von euch dreht Spaghetti? Und wer schneidet? Wer schneidet? Ja, und wer davon dreht mit dem Löffel? Das ist die spannende Frage für mich jetzt. Also. Das wird mich, bitte sagt das. So, super fand ich auch mal meine Mutter, falls du es hörst, hallo. Die mal so extra lange Spaghetti irgendwo im Supermarkt gekauft hat, so Meter lang oder sowas, so absurd, um sie dann zu zerbrechen, weil dann passen sie besser in den Topf. Ad absurdum. Also Leute, wenn wir so weitermachen, werde ich die Anschlusstermine noch verschieben müssen. Also falls ich jetzt gleich mal telefonieren muss. Ja, gefällt mir. Also die Überfahrt nach Südamerika ist jetzt nicht ganz so spektakulär. Ronny lernt unterwegs eine Frau namens Molly kennen, die er nur mühsam davon abhalten kann, ihren Verlobten für Ronny zu verlassen. Was? Story of my life. Es geht jetzt aus seiner Biografie aber auch nicht hundertprozentig hervor, ob sie ihn wirklich als Ronnie Biggs erkennt, aber sie hat auf jeden Fall zumindest einen guten Verdacht. Hallöchen. Er landet dann in Panama, reist weiter nach Caracas und dann schlussendlich nach Rio. Er hat dann noch ein Ticket, das noch weitergeht nach Montevideo, aber das nur, um, falls ihn jemand folgt oder falls jemand dann ihm nachrecherchiert, um den in die Irre zu führen. Also ist doch wahrscheinlich auch jemand, der damals sein Dorf nie verlassen hat, oder? So in England. Ja. Der kommt ganz schön durch die Welt jetzt. Naja, er war ja vorher nur im Knast. Naja, also, aber es ist krass, also wie viel er von der Welt jetzt dann sieht letztendlich. Und auch, dass er mit dem Reisen so gut zurechtkommt anscheinend. Ja, ist gut. Am 11. März 1970 kommt Ronny in Rio de Janeiro an und obwohl er ziemlich blank und des Portugiesischen nicht mächtig ist, findet er auch hier schnell Unterschlupf und Freunde. Kurz nochmal zur Zusammenfassung. Wie lang ist er jetzt schon auf der Flucht und unterwegs? Der Überfall war 63. Jetzt sind wir, also im Sommer 63, August 63, jetzt sind wir im März 1970. Krass. Er war kurzzeitig mal im Knast. Ja. Was hatten wir? Ein Jahr vielleicht oder fast zwei vielleicht. Okay. Also er ist aber jetzt schon eine Weile wieder unterwegs. Er hält sich jetzt in Rio die ersten Monate mit etwas Zimmermannsarbeit, aber hauptsächlich mit Schnaps und Frauengeschichten über Wasser. Und wird er dafür bezahlen? Nee. Da hätte ich auch Bock drauf. Wo kann ich mich melden? Und der Tod des Grey Ghost, also ihr erinnert euch. Ja. Der hat den Geist aufgeben. Der hat den Geist aufgeben in England und das lässt, also auch im Jahr 1970, und das lässt in seiner Heimat die Geschichte wieder aufkochen, ja. Also jetzt ist wieder Interesse an den Bankräubern und jetzt kann Charmian für gutes Geld das Manuskript verkaufen, das er ihr in Australien zurückgelassen hat. Also er hat ihr nochmal quasi seine Geschichte aufgeschrieben und mit dem Geld kann sie jetzt zumindest mal die Jungs durch die Schule bringen. Ist das krass. Er erhält aber auch in dem Jahr dann einen Brief von seiner Frau und das ist jetzt wirklich der Downer in der Geschichte. Oh nein. Denn seine Familie ist in einem Autounfall verwickelt und bei dem stirbt sein Sohn Niki, der in dem Jahr 10 geworden ist. Ich hatte ja auf Scheidung gehofft, ja, weil tatsächlich ist das, glaube ich, das am konsequenzlogischsten, aber Vor allem, das ist wirklich mal eine sehr extreme Fernbeziehung. Ja. Das ist mal eine ziemliche Fernbeziehung. Aber der Jürgen muss uns ja immer deprimieren. Ja, ja, aber das ist jetzt auch wirklich verhältnismäßig so, das ist doch eine Feel-Good-Geschichte im Großen und Ganzen, finde ich. Also den einen Downer, den kann ich euch nicht nehmen. Für Ronnie bricht an der Stelle auch eine Welt zusammen und er wandert erstmal wie ferngesteuert durch die Gegend, betrinkt sich, findet sich dann vor der britischen Botschaft wieder, überlegt kurz und biegt aber dann doch ab in eine Bar, stülpt sich nochmal zwei Brandys hinter die Binde und besinnt sich. So, es hilft ja auch nichts. Also wenn er sich jetzt stellen würde, hätte er ja trotzdem den Schmerz. Hm. Also das würde ihm ja jetzt nicht weiterhelfen. Ja. Er beschließt, sein Leben muss hier weitergehen und wenn auch mit deutlich mehr Alkohol und Frauen und dann auch Marihuana. Ronny. Und dann auch Marihuana. Ronny würde aber im Großen und Ganzen eigentlich gern zurück nach Australien. Aber er ist jetzt nicht mehr ganz so enthusiastisch wie früher, so was das angeht. Also am Anfang seiner Zeit in Rio ist er dann auch mit seinem falschen Pass. Man muss, um sein Visum quasi aufrechtzuerhalten, muss man regelmäßig aus- und wieder einreisen. Mhm. Das hat er am Anfang auch gemacht. Das war immer mit ewig langen Busfahrten irgendwie wahnsinnig kompliziert. Und immer der Angst an der Grenze dann doch irgendwie erwischt zu werden und so weiter. Und jetzt im Gradwurst. Jetzt lässt er es einfach auslaufen und vertieft sich quasi in, oder versteift sich in bedeutungslose Beziehungen. Nein, das habe ich so nie gesagt. Verliert sich, danke. Er erzählt seinen Frauen oft sogar, wer er ist und dass er eine Frau und zwei Kinder, also jetzt noch zwei Kinder in Australien hat und es stört aber niemanden. So. Spät im Jahr 1972 meldet sich Mike Haynes, also der Freund mit dem Pass und der möchte den wiederhaben, denn der möchte nach England zurück. Also der holt sich jetzt seinen Pass zurück, der schickt ihn mit der Post nach Australien. Gib mir meinen Pass zurück. No. Und als der Freund in London ankommt, wird er tatsächlich von Jack Slipper, also dem Polizisten aufgesucht. Weil der klingt wie so ein bisschen wie so ein älterer Polizist, der so, ja, der nicht mehr so ganz so flott ist, finde ich. Echt, das klingt wie einer der Darsteller in Boogie Nights. Also ich muss da immer an unseren Golfer und seinen Erzrivalen denken, seinen Erzfeind. Ja? So ein bisschen sind die, ja. Also die Beziehung ist so, ja. Zieht sich über Jahrzehnte hinweg und das ist so ein Katz-und-Maus-Spiel so ein bisschen. Hm. Auch wenn es kein richtiges Katz-und-Maus-Spiel ist, weil der eine hockt in Südamerika und der andere in England und beide wissen, wo der andere hockt. Diese Katz-und-Maus-Geschichten, das können die Briten. Ja. Ja. Also der Jack Slipper befragt also den, von dem sich Ronnie den Pass ausgeliehen hat und tatsächlich treibt der auch Molly auf und befragt auch Molly, also die Frau von dem Schiff, die er da kurz kennengelernt hat. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, wo er jetzt dann eben weiß, dass Ronnie in Südamerika untergetaucht ist. Irgendwie läuft es insgesamt auch gar nicht mehr so rund bei Ronnie. Seine Familie vermisst ihn und er ist zunehmend unglücklich in seiner neuen Heimat. Er denkt erneut darüber nach, sich zu stellen. Es gibt mittlerweile ein neues System für gute Führung in der Heimat. Und bis Mitte 1975 sind bereits 4 der Zugräuber, die brav ein Drittel ihrer Zeit abgesessen haben, wieder legal auf freiem Fuß. Also wir sind jetzt schon. Stell mich, ja, gute Führung. Also die letzten 4 Jahre war ich mega anständig. Halt draußen, aber. Ja, na, da denkt er jetzt, glaube ich, drüber nach. Aber es ist schon, glaube ich, spektakulär zu sehen. Ja? Du verbringst deine Zeit in Angst auf der Flucht. Mhm. Ja, mhm. Währenddessen sitzen die anderen 10 Jahre im Gefängnis und kommen jetzt legal raus. So. Mhm. Da fragst du dich doch, okay, was habe ich mit meinem Leben eigentlich angestellt? Und vor allem, die haben das Geld noch. Und die haben das Geld wahrscheinlich irgendwo noch verbuddelt. Ja? Also, Ronny setzt sich daraufhin mit einer englischen Zeitung in Verbindung und verhandelt den Preis für die exklusive Begleitung seiner Rückkehr. Wow! Ein Redakteur fliegt mitsamt Fotograf nach Brasilien und bietet Ronny $35,000 für die Story. Welche Zeitung? Ich glaube, es war der Daily Express. Okay. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Nicht schlimm, ja. Ich glaube, es ist der Daily Express. Der nimmt sofort an und bestimmt, dass ein Teil des Geldes zu Charmian und ein Teil zu seiner brasilianischen Flamme gehen soll. Von der habe ich euch gar noch nichts erzählt, ne? Nein. Er ist jetzt mit einer brasilianischen Stripperin namens Raimunda zusammen. Das ist nicht dein Ernst. Doch. Raimunda. Das ist auch super. Wo kommt das jetzt her? Mein Schreibprogramm hat mir das immer auf Raimund geändert. Also, wenn ich jetzt aus Versehen mal irgendwann von Raimund erzähle, dann geht es um eine brasilianische Stripperin. Natürlich. Ja. Die ist übrigens schwanger. Von ihm? Ja, von ihm. Ja, hat er sich versteift in der Beziehung? Mehrere Tage lang arbeitet Ronny mit dem Redakteur an der Story. Achso. Raimunda kommt auch mal vorbei, glaube ich. Und gerade als er in Schwimmklamotten für ein paar gestellte Fotos posiert, klopft es an der Hotel. Ja, du bist in Brasilien, da ist doch klar, dass alle da in Badehosen rumlaufen den ganzen Tag. Es wird zunehmend absurder. Ja. Also gerade als er da so ein bisschen posiert, klopft es an der Hotelzimmertür und draußen steht Detective Superintendent Jack Slipper. Hallo Ronny, weißt du, wer ich bin? Ich weiß verdammt nochmal ganz genau, wer du bist. Und jetzt verhafte ich dich. Die Sache hat allerdings mehrere Haken. Jetzt ist, also Ronny, warum darfst du das einfach in einem fremden Land? Das ist einer der Haken. Der andere ist, dass Ronny ja eigentlich sich stellen wollte. Und jetzt, wenn er in Handschellen aber zurückgebracht wird, ist seine Verhandlungsposition vor Gericht natürlich ziemlich beschissen verglichen mit so, hallo, hier bin ich, ich bereue, was ich getan habe, sperrt mich ein. Ja. So. Außerdem ist es immer, wie wir in jedem James-Bond-Film gelernt haben, schlecht, wenn der Bösewicht sagt, was er vorhat. Ich werde dich jetzt verhaften. Ja, wobei ist die Frage, oder ist vielleicht der andere gerade der Bösewicht, der aber dem Reporter erzählt, du, ich stell mich jetzt. Ich denke eher dran, was wir ja vorhin gesagt haben, was ein adäquates Mittel ist, um Zeit zu gewinnen. Ausziehen. Ausziehen, er hat ja nur eine Badehose. Der Weg ist nicht weit. Ich sehe schon, der Dominik, der würde es lang schaffen, glaube ich, auf so einer Flucht. Ständig laut Flitzer. Ständig eine Blasenentzündung, aber. Aber du kommst weit. Warum bin ich nur nach Sibirien? Also, Ronny geht erstmal mit zur Polizeistation und auf Anraten des britischen Generalkonsuls verschweigt er dort auch die Sache mit dem geborgten Pass. Also er sagt nicht so genau, warum oder auf welchem Weg er eingewandert ist, weil er hauptsächlich Angst hat, im brasilianischen Knast zu landen. Also der hat einen sehr schlechten Ruf und da will man nicht unbedingt hin. Ich glaube, das ist jetzt immer noch so, ja. Damit ist er aber offiziell jetzt ein illegaler Einwanderer. Und der Polizeichef und der aufmüpfige englische Polizeislipper, die können nicht so richtig gut miteinander und deswegen geht jetzt auch von da ab erstmal nichts so richtig vorwärts. Also, wir machen halb-halb, du kriegst die linke, ich die rechte Hälfte von ihm. Also der Slipper würde ihn eigentlich an dem Abend noch mit nach England nehmen am liebsten, aber die Polizei rückt ihn nicht so richtig raus und ja, wir müssen erst irgendwie auf Meldung aus der Zentrale warten und das wird so ein bisschen, es ist so ein bisschen so ein Hahnkampf auch zwischen den beiden. Auf die Gefahren jetzt echt schlimme Klischees rauszuhauen, aber der wartet nicht drauf, dass der hält nicht die Hand hin und sagt so ungefähr, ja, du kannst ihn schon mitnehmen, aber. Das, zumindest ist das nicht überliefert. Okay. Also das glaube ich auch an der Stelle gar nicht. Das ist jetzt wirklich eher so ein politisches Ding. Okay. Ja? Im Gefängnis steckt einer der anderen Gefangenen, Ronny, dann, dass es gar nicht schlecht wäre, wenn er sich schleunigst irgendwo ein brasilianisches Kind besorgen würde. Weil wenn man nämlich Vater ist von einem brasilianischen... Und die Stripperin ist ja eh... Ich wollte gerade sagen, was ein ist doch Glück. Bloß als Sache der Zeit. Also dann könnte er zumindest nicht ausgeliefert werden. Ronny freundet sich auch so ein bisschen mit den Beamten an, weil ihr wisst ja, Ronny ist immer gut drin, sich mit Leuten anzufreunden. Ach, Schermöhe. Und dann gesteht er da auch die Sache mit dem Pass und er darf dann sogar im brasilianischen Fernsehen öffentlich seine ganze Geschichte mal erzählen, so vom Knast aus. Ja. Wow, wie so eine Telenovela alles, ey. Das Ende vom Lied ist dann, also er darf oder muss, kann man erzählen, wie man will, erstmal in Brasilien im Knast bleiben und wird nicht nach England ausgeliefert. Mhm. Also das ist jetzt mal Fakt. Und es wird aber jetzt ihm auch langsam klar, dass er von dem, Daily Express, da habe ich es doch aufgeschrieben, das ist tatsächlich der Daily Express, dass er da keine Kohle zu erwarten hat. Also man hat ihn finanziell einmal gelingt und er hat auch die starke Vermutung, dass man ihn da verpfiffen hat. Also dass ihn da, er hat den Fotograf in Verdacht, man weiß es da nicht, an der Stelle weiß man es noch nicht so genau, später kommt raus, dass es weder der Fotograf noch der Redakteur waren, sondern eine Ebene drüber in der Zeitungsredaktion, dass die Polizei informiert haben. Ja. Yeah. Slipper fliegt jetzt also unverrichtete Dinge wieder zurück nach England und als er im Flugzeug ein Nickerchen macht und sein Begleiter dann kurz auf die Toilette geht, knipst ein Reporter ein Foto von ihm, neben dem leeren Sitz. Und das ist ein Foto, das um die Welt geht dann. Der erfolglose Polizist mit dem leeren Platz, auf dem eigentlich Ronny Biggs hätte sitzen sollen. Und dann noch schlafend. Schlafend. Und das ist natürlich Quatsch, aber die Bildaussage ist der Hammer. Ja, also, so ein typisches da gibt es ein ganz berühmtes Foto. Slipper, träumt alle Verbrecher. In den folgenden Wochen verhandeln Großbritannien und England jetzt um die Auslieferung. Und England weigert sich aber seinerseits. Großbritannien und England. Großbritannien und England? Oh ja. Das glaube ich nicht. Brasilien und England. Sehr gut aufgepasst, Dominik. Vielen Dank. Gibt es ein Fleißbildchen? Und England weigert sich aber seinerseits politische Gefangene zu überstellen und deswegen stellt sich dann Brasilien auch doof und sagt nö. Ich überlege gerade, Falklandkrieg, das war Argentinien und England. Das war, und dann entbrannte ein Krieg. Im Gefängnis besucht ihn dann auch seine Frau, also die Charmian, kommt aus Australien eingeflogen und die beiden führen ein sehr interessantes Gespräch, in dem Ronny mit ihr die Sachlage diskutiert, dass er sich von ihr leider scheiden lassen muss, um Raimunda zu heiraten. Also natürlich nur, damit er nicht ausgeliefert wird, ist klar. Ja? So was Undankbares. Und zähneknirschend willigt sie auch ein. Also Noch immerhin, da geht dann. Aber stopp. Ist es eine Scheinscheidung? Eine Scheinscheidung? Also. Da fällt es mir schwer, an der Stelle in seinen Kopf rein zu blicken. Also er hat ja offensichtlich vertreibt er sich die Zeit ja mit anderen Frauen, dass die eine Beziehung haben, die du, glaube ich, nicht mehr auflösen kannst, so die beiden. Das ist, glaube ich, auch klar. Ja. Yeah. Ich glaube, sie sieht schon noch eine Zukunft mit den beiden. Bei ihm bin ich mir an der Stelle nicht mehr so hundertprozentig sicher. Once you had a Brazilian stripper, you can't go back. Aber er verkauft ihr das natürlich als Winkezug, ja, als juristischen Winkezug, um in Brasilien bleiben zu können. Okay. Noch immer hinter Gittern geht Ronny dann noch einen Deal mit dem Redakteur ein, wo er eigentlich jetzt davon ausgeht, dass er von ihm gelinkt wurde, also mit dem Zeitungsredakteur, der aber sich jetzt mega ein Bein ausreißt, weil der ja auch gelinkt wurde, mehr oder weniger. Yeah, ja. Der hat die Story of his life quasi verloren. Ja. Genau, und er möchte jetzt Ronnys Story als Buch rausbringen. Nach 90 Tagen im Knast ist die Sache mit der Vaterschaft dann mittlerweile offiziell anerkannt und so kommt Ronny auf Bewährung wieder auf freien Fuß. Am 7. Mai 1974 steht Ronny Biggs als Ronny Biggs in der brasilianischen Sonne. Er ist ein freier Mann, naja, nicht so ganz. Es steht noch immer eine mögliche Deportation im Raum. Also keine Auslieferung nach England, aber du musst das Land verlassen. Und er müsste jetzt eigentlich ganz schnell ein Land finden, das ihn A aufnimmt und B nicht nach England ausliefert. New Zealand. Er schaut, glaube ich, tatsächlich in Südamerika gibt es zwei Länder. Nicaragua. Ich glaube, Venezuela ist eins und das andere habe ich jetzt nicht mehr parat. Aber in einem davon ist er schon mal mit einem falschen Pass durchgereist bei seiner Ankunft und die warten eigentlich auch nur darauf, ihn einzusperren. Und auch das andere will ihn nicht haben. Also er beschließt jetzt, das erstmal auszusitzen. Überleg mal, wie übel das wäre, wenn er sagt, na gut, komm, ich fliege nach England zurück und dann wird sein Flugzeug umgeleitet über eins dieser Länder und er... Warum landen wir zwischen? Ach du Scheiße, kommen die Polizeibeamten rein und packen ihn weg. Ja. Also er beschließt das Ganze jetzt einfach mal so seinen Gang gehen zu lassen, sich nicht weiter drum zu kümmern und seine neu gewonnene Freiheit zu genießen. Jetzt ist er ja, also ich glaube, jetzt hat er wirklich erstmal so ein Gefühl von Freiheit. Ja? Jetzt eigentlich wissen alle, dass er schuldig ist, alle wissen, wo er ist, aber trotzdem sperrt ihn keiner ein. Das, glaube ich, ist schon so ein Punkt, wo er ein gewisses Hochgefühl verspürt. Okay. Er wird jetzt allerdings auch auf Schritt und Tritt von Reportern verfolgt. Die lokale Presse bauscht ihn zum Helden auf, der den Masterplan hinter dem Zugüberfall auch ausgeheckt hat. So, ja. Am 16. Mai kommen Charmian und die Jungs dann nochmal für 14 Tage nach Brasilien und es sind zwei herausfordernde Wochen für ihn, wo er regelmäßig zwischen Charmians Hotelzimmer und Raimundas Apartment hin und her tingelt. Armer Kerl. Naja, er muss tatsächlich, er ist ja jetzt dann, er hat ja so Bewährungsauflagen mehr oder weniger, oder er ist ja nicht wirklich frei, so er ist ja conditional leave, also es hängen quasi Konditionen an seiner Freilassung. Eine davon ist, dass er eben an einer bestimmten Adresse wohnt und das ist in dem Fall auch Raimundas Apartment. Ich dachte, du sagst jetzt die ehelichen Pflichten. Ja, die steht hat er ja typ schon. Daneben mit die hat er ja vorher schon. Nee, mit Glocke dachte ich. Dong, dong. Das haben wir das, ich habe gerade das mega Déjà-vu, haben wir das Thema mal gehabt, dass du quasi früher so Herrschaftshäuser und so, dass quasi die Entjungferung bezeugt wurde? Dass da so ein Priester und halt jemand dabei stand und halt quasi das bezeugt hat, dass du jetzt offiziell die entjungfert hast. Das stelle ich mir mega awkward vor. Da gibt es nämlich, kennt ihr die Borgia? Das ist so eine TV-Sendung, was auch so wie Tudors und so. Da gibt es auch so alte, die dann mega auf Sex und bla bla bla. Und da ist nämlich genau so eine Szene, wo dann die Dame, die dann beglückt wird, extra laut stöhnt und den Priester quasi peinlich zu berühren. Vor allem, ich stelle mir nur vor. Um den Priester peinlich zu berühren. Du schweigst. Vor allem, stehen die dann eher daneben so schweigend und sagen nichts oder klatschen die oder geben die Ratschläge oder feuern Chapeau, an. Chapeau. Zugabe. Also das habe ich jetzt in der Form noch nicht gehört, aber ich habe neulich die Geschichte von dem Heiligen Stuhl gehört quasi. Der also Heilige Stuhl? Naja, der Papst. Mr. Hanky? Ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber es gab mal eine Frau, die sich als Papst, die es als Papst geschafft hat. Ja? Also die hat sich als Mann ausgegeben und als Papst. Die Päpstin ist ja wirklich auf einer wahren Päpstin, genau. Geschichte. Aber was daraufhin eingeführt wurde, ist eine Kontrollinstanz, ob ein Papst wirklich ein Papst ist. Mit der kleine Papst da ist. Und es ist ein Stuhl quasi mit dem Loch unten dran, auf das sich der neu gewählte Papst setzen muss und wo dann einer halt einen Eierkontrollgriff macht. Ein Eierkontrollgriff? Ja. Okay, also wenn ein EKG. Kennst du nicht? Das ist das, was es bei der Musterung gibt. Ja, genau. Okay. Und das passiert aber auf dieser Päpstin. Also auf dieser einen Frau, die sich da mal irgendwie eingeschummelt hat. Das hat damit jetzt überhaupt nichts zu tun, ist mir nur gerade. Aber danke. Gerne. Ja. Abschweifen, das können wir. Das ist meine Lieblingsabkürzung, glaube ich, nach LKW gleich. Leberkäse-Weckler in Franken. Weil hat ja hier auch der Herr auf Twitter, wir sind Franken und in mit Franken ABS. Bestellst ein LKW mit ABS. Und ABS steht dann für, Philipp? Ein bisschen Senf. Ein bisschen Senf. Na, ein bisschen Senf. Mit Senf. Mit Pf. Oder Senft. Senf. Senft. Mit Mpf. So, die Stimmung ist angespannt. Wo waren wir gerade? Beim Senf. Ach ja, er tingelt zwischen Charmian und Raimunda hin und her. Damen. Die Stimmung ist angespannt, aber die noch Ehefrau verschwindet ja bald wieder nach Australien. Und gerade so, dass sie die Geburt von Ronnys viertem Sohn Michael Ferdinand Nascimento de Castro Bix am 16. August nur aus der Ferne mitbekommt. Es gibt natürlich entsprechend Presserubel, deswegen bekommt sie es auch tatsächlich mit. Aber sie ist wieder zurück in Australien. Weil Ronny aber ja, wie gesagt, auf dieser Conditional Leave ist, kann er Raimunda derzeit nicht offiziell heiraten. Also, er kann sie nicht heiraten. An diesem Zustand wird sich 18 Jahre lang auch nichts ändern. 18 Jahre? Wow. Ups, habe ich jetzt gespoilt? Schauen wir mal. Zweites Problem, er darf auch nicht offiziell in Brasilien arbeiten. Raimunda aber verdient ihrerseits ein bisschen Geld, als sie beispielsweise 1975 mit Klein Mike im Schlepptau nach England fliegt, um sich dort für eine Zeitung auszuziehen. Kurze Zeit später wird sie Ronny und Mike in Rio zurücklassen, um in Europa Karriere als exotische Tänzerin zu machen. Also ich meine, was macht man als brasilianische Stripperin? Ja, man geht nach Europa und tanzt. Ganz klar. Okay. Aber der hat mit Ulla sowieso schon eine neue am Start, der alte Schwerinöter. Ulla? Ulla. Das klingt Kocker weniger Brink? Erotisch, ehrlich gesagt. Ich glaube, die hat auch deutsche Wurzeln. Ja. Ist das Ulla Kockerbrink? Nein. Oh. Ronny hält sich derzeit mit bezahlten Interviews und Bücherdeals über Wasser, aber es wird langsam etwas ruhiger um seine Person. Haha, von wegen. Einmal betrinkt er sich mit britischen Matrosen und klaut dann deren Schiff für eine Spritztour. Also zusammen mit den Matrosen. Ein anderes Mal, 1978 um genau zu sein, steht er bei der Wiedervereinigung der Sex Pistols mit auf der Bühne. Gemeinsam, das wird noch besser, gemeinsam mit einem Schauspieler im Kostüm des Nazi-Verbrechers Martin Bormann. Mhm. Also der Plan war, die wollten bei der Reunion die zwei meistgesuchtesten Verbrecher der Welt auf die Bühne bringen. Und weil aber Martin Bormann, also ich glaube, er war tatsächlich schon tot zu der Zeit, aber man wusste es nicht, wo sich der versteckt. Man dachte, er wäre in Südamerika. Wow. Ja. Und man wollte die beiden auf die Bühne bringen, hat den einen nicht gefunden, logischerweise, und einen Schauspieler hingestellt, aber den anderen hat man gefunden und der hat sich mit auf die Bühne gestellt. Das ist so gut. Absurd. Für $300 schreibt Ronny außerdem das Stück A Punk Prayer und nimmt es auch mit den Pistols zusammen auf. Es erscheint am 30. Juni 1978 auf der 5. Single der Sex Pistols. Was? Und landet auf Platz 7 der UK Single Charts. Bei zwei weiteren Songs ist er ebenfalls involviert. Was? In einer 1980 produzierten Pistols-Doku spielt er sich selbst. Warum? Das ist absurd. Geld? Ja, ja, aber... Naja, also was ist mehr Punk als jemand wie Ronny? Nicht. Ja, klar, klar. Niemand. Aber Dominik, du nickst die ganze Zeit so, als würdest du die Geschichte kennen. Das mit den Sex Pistols habe ich tatsächlich schon gekannt. Aber ich überlege jetzt auch gerade wieder, ob das wieder auf unseren Piratensender gespielt wurde. wieder zu Zealand wurden und so weiter und so fort. Meine Güte, sind wir heute selbstreferenziell. Ja. Also... Ebenfalls 1978 wird Charlie Wilson als letztes noch inhaftiertes Gangmitglied freigelassen, nachdem er 12 seiner 30 Jahre abgesessen hat. Seine Flucht, also das war der ja ausgebrochen war, hat ihm nur 6 zusätzliche Monate eingebracht. Hm. Das war's wert! Das war's wert. Alle sind nun auf die eine oder andere Art auf freiem Fuß. Wie alt sind die jetzt inzwischen so ungefähr? Naja, also Ronny ist 1929 geboren und jetzt sind wir 1978. Also 49. Mhm. Die anderen kann ich sagen, also Peter ist wahrscheinlich schon gestorben. Peter war damals schon relativ alt, weiß ich nicht, wie alt, ob der noch lebt. Aber der war ja sowieso nie im Knast. Also Peter hat man ja nie geschnappt. Also sind auf freiem Fuß, zumindest bis Ronny 1981 von schottischen Ex-Militärs entführt und nach Barbados verschleppt wird. What? Warum Barbados? Naja, der Plan war, ihn erstmal irgendwie aus dem Landes zu bringen, also halt irgendwie aus dem Zugriff der Polizei und ihn dann nach England auszuliefern. Also quasi Lösegeld zu verlangen von England, dass man Bix nach England bringt. Aber ist das nicht ein bisschen auch ein, ich sag jetzt mal, fast als feindlicher Angriff aufs Land zu wehren? Zu interpretieren. ist eine interessante Frage. Es ist auf jeden Fall ein gewagter Plan. Ja. Also. Ist eine interessante Frage. Also ich meine, das ist ja nicht von der, das ist ja nicht von der Regierung gefördert. Ich meine, das sind halt schottische Ex-Militärs, das sind halt irgendwelche Söldner, ja, die halt irgendwie denken, es ist eine coole Idee, sich da jetzt irgendwie Geld zu verdienen. Okay. Aber der Philipp hat insofern recht, das ist ungefähr das gleiche Problem, als wenn du ein bekanntes Gemälde klaust und noch keinen Käufer hast. Weil, ja. Also, es gibt halt auch einen extrem kleinen Markt für den das stimmt. Typen. Das stimmt. Also, das denke ich mir aber auch immer, wenn du jetzt jemanden beauftragen würdest, die Mona Lisa klauen zu lassen. Kriegst du niemals weg. Ja, aber jetzt stell dir vor, du bist derjenige, der so viel Geld hat, dass du sagst, pass auf, Geld spielt keine Rolle, ich will das Ding. Dann kannst du es dir im Schlafzimmer hinhängen und wem kannst du es zeigen? Du hast außer der selbst, ich sag mal, Freude an dem Teil, hast du ja eigentlich nichts, weil sobald du es jemand zeigst, das Ding ist mega bekannt, irgendwann babbelt raus. Ja, aber das ist, glaube ich... du kannst auch nicht damit angeben. Ja, tatsächlich ist es so, hier Narcos und Co., so diese kolumbianischen Drogenbosse, oder wie, ich war ja nicht, Kolumbien, doch, Kolumbien. Ja. Also solche Leute zum Beispiel. Ja, ein paar Ölscheichs und so, die fragen genau. auch nicht dumm nach. Es gibt schon einen Markt, der auch verschwiegen ist, aber der ist jetzt nicht so aggro. Ja, gut, ich rede jetzt irgendwie, wenn du wirklich viel Geld hast und irgendwie in Europa als Normalo lebst. Wenn du natürlich irgendwo so eine Art, ich nenne es jetzt mal fast schon Staat im Staat aufgebaut hast, wie bei so einem Drogenkartell, oder du in einem Land wohnst, wo du, mit Kohle dir einfach alles kaufen kannst. Schon einige. Dann klar. Aber das war neulich, haben tatsächlich Kunsträuber die Gemälde dann verbrannt. Habt ihr die Story mitbekommen? Wow. Die haben auch wirklich so, also ich weiß nicht mehr, wo es war, das war eine rumänische Gruppe, glaube ich. Und die haben das dann über ein Jahr oder zwei Jahre nicht losgebracht und haben dann irgendwann haben sie es verbrannt. In der klar, Fingerabdrücke und so. Keine Beweise mehr. Ganz, ganz bitter, ja. Leute, ihr versaut mir gerade ein bisschen meinen Endsport. Ich spüre so, euch fehlt es ein bisschen an der Spannung. Aber wir haben Spaß. Ihr habt Spaß, okay. Das ist auch wert. Also, er ist auf Barbados. Angeblich soll Jack Slipper von der Aktion zumindest gewusst haben, auch wenn das nicht offiziell nachgewiesen werden kann. Da war er wieder, Jack the Slipper. Die Kidnapper verlangen Lösegeld für die Auslieferung von Bix nach England, aber die Aktion wird von der Küstenwache von Barbados dann vereitelt und Bix kehrt nach 40 Tagen wieder zurück nach Brasilien. 40? Er war 40 Tage verschleppt. Wow. Natürlich wieder unter entsprechendem Presseaufgebot. Michael, also sein Sohn, startet derweil eine vielversprechende Musikkarriere in einer Kinderband. Ein Erfolg, der die beiden für 5 Jahre ganz gut leben lässt. Mhm. Einiges von dem verdienten Geld investiert Ronny in das Restaurant von Raimundas frisch angetrautem Ehemann, einem Schweizer Koch, der die Tänzerin kürzlich geschwängert hat. Das Geschäft ist eine totale Pleite. Also, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also, sie konnten ja nicht heiraten. Sie war jetzt dann in Europa, hat dann, ich glaube, in Genf gelebt und dann einen Schweizer geheiratet, der nach Brasilien mit ihr ausgewandert ist. Und dort hat Ronny in sein Restaurant investiert und das war eine totale Pleite. Ja, wenn da mal Rach, der Restauranttester, vorbeigekommen wäre, der hätte es umgerissen nochmal. Genau, also ich glaube, das war eine schlechte Stelle irgendwie und da kam keine Kundschaft und der Koch hat sich dann die ganze Zeit nur besoffen und am Ende war die Kohle weg. Ja. Anschließend hält sich Ronny eine Weile als Werbefigur und mit dem Verkauf von Ronny Bix Tassen und T-Shirts über Wasser. Außerdem bietet er für $50 ein Frühstück mit einem echten Verbrecher, also ihm, und seinem Hund Blitzkrieg-Pfeil. Blitzkrieg? Sein Hund heißt Blitzkrieg. Cool. Im Lonely $50? Das hätte man mal machen sollen. Gibt's das noch? Im Lonely Planet Reiseführer wird 1998 genau das als Geheimtipp angepriesen. Nein, geil. Und es wird sogar seine Telefonnummer abgedruckt. Über die Jahre trifft Ronny viele spannende Persönlichkeiten und Berühmtheiten. Sting, Rod Stewart, Steven Tyler, Sir Stanley Matthews und viele, viele mehr. Einmal wird er von dem von Interpol gesuchten flüchtigen Verbrecher Albert Spacciari für das französische Fernsehen interviewt. Das gibt's auf YouTube. Also, das ist völlig absurd. Also ein international gesuchter Verbrecher interviewt den anderen. So. Kannst du mir noch sagen, ob er mit Maurice Flitcroft mal auf dem Golfplatz war? Nein, leider nein. Das wäre zu schön. Aber Golf kommt dann auch noch, glaube ich. Er gewinnt die Masters. 1988 dreht ein polnischer Regisseur gefangen in Rio über Ronnys Geschichte. Mhm. Er wird gespielt von Paul Freeman, hat aber auch einen kleinen Cameo-Auftritt. Ronny schreibt das Drehbuch selbst, die Filmmusik stammt von Hans Zimmer. Aschmann. Im selben Jahr spielt Phil Collins Ronnie Bix im Film Buster, der ebenfalls an den Postraub angelehnt ist. Phil Collins? Phil Collins. Ich wusste gar nicht, dass Phil Collins. Ich auch nicht. Keine Ahnung. Also tatsächlich wusste ich das auch nicht, aber es spricht nicht sehr für die schauspielerischen Fähigkeiten von Phil Collins, dass man sich nicht erinnert. Die Story wurde übrigens auch 1966 schon mal verfilmt unter dem Titel Die Gentlemen bitten zur Kasse mit Horst Tappert in der Hauptrolle. Das wird immer besser. Vor mir leid, diese mega deutsche Titel. Das wird immer besser. Horst Tappert. Im Jahr 1991. Also 13. Kam nochmal eine Komödie raus mit Didi Hallervorden, die das Ganze aufgearbeitet hat. Polypolym, der Zug ist da. Didi, der Doppelgänger. Im Jahr 1991. Also 13 Jahre nach seinem Stelldichein mit den Sex Pistols, steht er dann mit den Toten Hosen im Studio und nimmt Carnival in Rio und Police on My Back auf. Er ist zu diesem Zeitpunkt bereits 62 Jahre alt. Ich habe bei Zeitpunkt das T in Klammern gesetzt und fand es mega witzig. Jetzt finde ich es irgendwie ein bisschen albern. Zeitpunk. Sag ich ja, ist albern. Muss man geschrieben sehen. Also mit den Toten Hosen. Ich meine, wie absurd. Wie absurd. Im selben Jahr kommt sein alter Freund Bruce Reynolds mit seinem Sohn Nick zu Besuch nach Rio. Das erste Wiedersehen nach dem Überfall. Auch Lady Diana ist 1991 im Land. What? Ronnie bekommt von einer Zeitung 500 Pfund dafür, dass er in einem Lady Di-Shirt posiert. Ah, okay. Weitere 500 lehnt er ab, für die er zu Diana hätte hingehen müssen, ihr die Hand auf den Arm legen und sagen, wir müssen aufhören, uns unter diesen Umständen zu treffen. Moment. Weißt du, was schön wäre, wenn du das heute machen würdest, könntest du für sowas eine Kickstarter-Kampagne starten. Und meine Fresse, ich glaube, die wäre mal erfolgreich. Ich glaube, du würdest gar nicht mehr, auch da wieder, du würdest gar nicht mehr so nah rankommen heutzutage. Nee. Ich finde aber, es zeichnet ihn aus, dass er das ablehnt. Und ja. Das als unmoralisch irgendwie oder als dumm oder ich keine Ahnung. Ein Mann mit genau. Niveau. Ja. Er hat schon seine moralischen Grundfeste, das merkt man auch, finde ich. 1993 steht das 30. Jubiläum des Zugüberfalls an. Das will gefeiert werden. Kurz vor den Festlichkeiten erhält Ronnie einen Anruf vom Sunday Express, die wissen wollen, ob er sich nicht mit Jack Slipper in Rio treffen möchte. Ronnie bekommt 1000 Pfund dafür. Was Slipper für das Treffen bekommt, ist nicht bekannt. Also die treffen sich tatsächlich, auch wenn Slipper dann nicht auf die Party kommt. Aber die beiden gehen dann zusammen Golf spielen. Was? Aber Slipper hat jetzt auch keinen Gram oder so? Ich glaube, er ist schon pensioniert. Nee, Slipper jetzt ist dann... Jetzt ist ihm grad wurscht. Slipper werden wir auch gleich nochmal ein, zwei Zitate von Slipper machen. Aber guck mal, ganz ehrlich, ich glaube, wenn dir da ein bisschen Kohle angeboten wird, plus so eine Fahrt, Reise nach Rio... um da ein bisschen blöd rumzumachen und du triffst dich halt mal für ein paar Stunden mit dem Typ, der dich vielleicht früher mal genervt hat. Würdest du das nicht mitnehmen? Naja, ich schon, aber also das ist doch so ein typischer Fall von, dass Menschen verbittert werden, was Themen angeht. Ja. Das kann man sich erstklassig vorstellen, wie halt so ein Cop dann verbittert ist und halt das bis zu seinem Leben dann immer weiter verfolgt. Aber vielleicht ist es auch andersrum, dass er sagt so, also ich bin jetzt raus aus der Sache. Also Leute, macht euren Quatsch allein. Ja. Ich geh jetzt mit dem Bier trinken. Ich hab da damals nicht geschnappt. Vielleicht schaffen es ja die anderen. Wir sind ja in einer Feel-Good-Komödie und insofern. Ja. Ich glaube, so. Berufliches und Privates einfach ganz gut getrennt. Ja. Beide. Bier ist Bier und Schnaps ist Schnaps und Dienst ist Dienst. In jener Zeit beginnt Ronnie auch mit seiner Autobiografie, auf die hier eigentlich meine Ausführungen größtenteils beruhen. Und zwar auf einem der ersten Apple Macs in Brasilien. Ja, auch noch spannend. Ja. Oder auch nicht. Geschrieben, sozusagen. Geschrieben. Mhm. Er erhält viel Zuspruch für seine Memoiren, auch von Jack Slipper, der sich freut, dass Ronnie zur Abwechslung mal ehrliches Geld verdient. Es gibt sogar, also es gibt Unterschriftenstunden, Signierstunden heißt es, glaube ich, genau, Signierstunden in Großbritannien, wo er per Faxgerät dann seine Bücher signiert. Also er ist am Telefon, unterhält sich mit den Leuten, die da ins Buchgeschäft gehen und schickt seine persönliche Signatur dann mit einer Widmung per Fax. Das ist mega modern, hallo? Ja, gefällt mir. Die Buchverkäufe sind gut, der Verlag denkt über weitere Projekte nach, etwa ein Kochbuch mit Rezepten für den Single-Mann auf der Flucht. Spaghetti Bolognese. auch belletristisch versucht sich Ronnie. 1995 erscheint sein Postraub-Krimi Keep on Running. Der natürlich überhaupt nichts mit irgendwelchen wahren Begebenheiten zu tun hat. Zwinker. Mr. Bix ist jetzt schon über 25 Jahre in Brasilien, aber an seinem Status hat sich noch nicht viel geändert. Er darf immer noch nicht arbeiten, ihm droht nach wie vor die Deportation. Was? Ein 1995 unterzeichnetes Auslieferungsabkommen zwischen England und Brasilien lässt ihn kalt. Also es gibt tatsächlich jetzt dann schon die Möglichkeit, aber irgendwie, ich glaube, der ist einfach schon so lange im System, das interessiert dann keinen mehr. Der Käse ist gegessen. Gesundheitlich geht es jetzt aber langsam bergab. Ebenfalls 1995 bricht er sich ein Bein. 3 Jahre später leidet er im Alter von 69 Jahren einen Schlaganfall. Mm. Spoiler, es wird nicht der letzte sein. Mm. Zu seinem 70. Geburtstag im Jahr 1999 kommen 150 Gäste aus aller Welt. Es wird ein rauschendes, mehrtägiges Fest, zu dem natürlich auch die Creme de la Creme der Verbrechersenioren auftaucht. Um die Party nachträglich zu finanzieren, hat der findige Ronny 2 Eisen im Feuer. Einen Vertrag mit SCI Entertainment, unter anderem bekannt für Carmageddon. Die planen mit Ronny ein The Great Train Robbery Computerspiel, in dem der Spieler entweder in die Rolle von Biggs oder in die der Polizei schlüpfen kann. Das Spiel wird leider nie erscheinen. Oh. Gibt's da Mods? Ja. Sein 2. Eisen ist eine Werbekampagne für eine Haarwuchsbehandlung. Die haben den Claim, also die haben sich, glaube ich, ein Testimonial gesucht, das niemand erwartet hätte. Also das war so der Ansatz, so den letzten Menschen, mit dem man eigentlich Werbung machen würde. Und sie schreiben ihm den Claim auf den Leib. Ich war Teil des größten Raubüberfalls der Geschichte. Den auf meinem Kopf. Oh mein Gott! Ist ja episch. Ich hoffe, sie waren scheiß erfolgreich damit. Nee, das ist jetzt wieder so ein kleiner Downer. Bevor allerdings die Dreharbeiten für den Haarspot zu Ende sind, erleidet er einen weiteren, diesmal viel stärkeren Schlaganfall, bei dem seine Sprachfähigkeit ordentlich in Mitleidenschaft gezogen wird. Ja, voll schlecht drüber synchronisiert. Im Krankenhaus überdenkt er seine Situation und kommt zu dem Schluss, dass er eine ziemliche Last für seinen Sohn darstellt, der seinerseits bald Nachwuchs erwartet. Und also das wurmt ihm wirklich so. Er hat dann wirklich so eine ganz, ganz tiefe Lebenskrise. Und das muss ein Ende haben. Also wirklich ein Ende. Und dass seine Schwiegertochter ihn mit aufgeschnittenen Pulsadern im Flur findet, löst bei ihr dann direkt die Venen aus. Und sein Sohn Mike muss sich in dem Moment gleichzeitig um 2 Leben kümmern. Also das von seiner ungeborenen Tochter und das seines Vaters. Aber für Mike ist das ein Piece of Cake. Also alle überleben, alle glücklich. Lebenskrise überwunden. Die Fotos des Biggs Enkelkinds spülen nämlich auch wieder Geld in die notorisch leeren Kassen. Also zumindest bei Mike. Aber der kümmert sich ja jetzt mehr oder weniger um seinen pflegebedürftigen Vater. Okay. Das Geld reicht aber natürlich nicht, um lange über die Runden zu kommen. 2001 darf Ronny deshalb mit ein paar leicht bekleideten Models für eine brasilianische Unterwäschefirma posieren. Aber auch das Geld, das dabei reinkommt, ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Es hilft also nichts. Ronny greift jetzt wirklich zum letzten Mittel. Am 2. Mai 2001, nach langen Verhandlungen mit der englischen Sun, lässt Ronny das Scotland Yard wissen, dass er sich nun endlich stellen will und für seine Rückreise ins Königreich einen englischen Pass benötigt. Mhm. Seinen ersten übrigens. Was? Na, er hatte nie einen englischen Pass. Du brauchst ja einen Pass nur, wenn du ausreist. Also er hatte ja nie, wofür hätte der einen Pass gebraucht? Okay. Also es ist nicht wie so eine ID-Card, sondern wirklich ein Pass. Ein Pass. Okay, verstanden. Am 3. Mai titelt die Sun Ronny auf dem Rückweg und befragt ihre Leser, wie sie mit dem Flüchtigen verfahren würden. So, was glaubt ihr? Brot und Spiele für eine Woche? Nee, also ob quasi, wie so Freilassung oder Begnadigung oder Gefängnis ich quasi. Ich glaube, dass er auch ein ziemlicher Publikumsliebling nach wie vor war und dass die Zustimmung sehr, sehr hoch war. Auch in seinem Heimatland? Ja. Yeah. Nee, ich glaube auch, das ist so ein, normalerweise Knast, aber komm, er ist schon so alt und so gezeichnet vom Leben, auf Bewährung draußen lassen. Hätte ich auch gedacht. Aber es sind tatsächlich 57% für eine Freilassung und 43% dafür, dass er hinter Gittern verrottet. Was ich war dann doch relativ wenig finde. Aber war das eine Umfrage von der Yellow Press oder eben von der Zeitung oder wirklich repräsentativ? Die Sun. Okay, also Yellow Press. Ja, also ist halt eher ein bisschen krawalliger, sag ich mal. Klar. Auch Slipper, inzwischen längst pensioniert, landet nochmal auf den Titelseiten. Ich hätte nicht gedacht, dass ich den Tag noch erleben werde, an dem Biggs zur Rechenschaft gezogen wird, wird er zitiert. Und mit, ich hege keinen Groll gegen ihn. Mhm. Also er steht da tatsächlich drüber. Am nächsten Tag lauten die Headlines, we're run our way. Und drunter ein Foto davon, wie Ronny im Privatchat der Sun steigt. Und Bruce tatsächlich und dessen Sohn Nick begleiten ihn bei seiner Reise nach England. Am 7. Mai 2001, mehr als 35 Jahre, nachdem er London fluchtartig verlassen hatte. Das müsste, glaube ich, 45, nee, sind sogar mehr als 40 Jahre, oder? Nee, fast 40 Jahre. Nachdem er London fluchtartig verlassen hatte, setzt Ronny wieder Fuß in seine Heimatstadt. Am Flughafen wird er von 90 Polizisten inklusive Scharfschützen sowie 20 RAF-Beamten mit Hunden empfangen. Das ist ein cooler Empfang für den Air Force. Für den 72-Jährigen. Warum denn die Air Force? Naja, die, vielleicht waren die eher am Flughafen, jetzt, keine Ahnung. Wir waren überlegt, früher einer von uns. Warum die RAF da ist? Und dann. Also ich meine, der ist. Der war der früher ja mal. Der ist 72. Ich weiß nicht, was die von dem erwarten dann da, aber. Der neue Chief Superintendent des New Scotland Yard kommt an Bord und nimmt Ronny persönlich fest. Siehst du, ich habe ihn geschnappt, nicht wie mein Vorgänger. Genau. Nach 13.068 Tagen auf der Flucht schnuppert der gute Ron also in Belmarsh wieder Knastluft. Die Leute meinen, Ronny hätte eine Schraube locker, wieder ins Königreich zurückzukommen. Und im Gefängnis auf der Krankenstation versucht man nun herauszufinden, welche genau das ist. Gesundheitlich jedenfalls sieht es nicht gut für ihn aus. Er kann noch immer nicht sprechen und es besteht, zumindest laut Presse, akuter Verdacht auf Parkinson. Hm. In den ersten Wochen bessert sich sein Zustand etwas. Er kann, wenn auch nur zeitweise, den Rollstuhl wieder verlassen. Aber dann kommt ein weiterer Schlaganfall und streckt ihn wieder nieder. Bei seinen regelmäßigen Krankenhausbesuchen wird er rund um die Uhr von 4 bis 6 Vollzugsbeamten bewacht. Teilweise ist der schwer angeschlagene Ronny sogar mit Handschellen an einen der Wächter gefesselt. Ich glaube, da wollte man wirklich jederlei, jederlei Blöße verhindern. Über seine Webseite erhält Ronny innerhalb von rund einer Woche 11.000 E-Mails mit Sympathiebekundungen. Und regelmäßig empfängt Ronny interessanten Besuch. Zum einen natürlich sein Sohn Mike, der seinerseits gerade mit der Obrigkeit kämpft, weil er keinen britischen Pass hat und deshalb nicht unbegrenzt im Land bleiben darf. Auch kommen berühmte Rock'n'Roll-Produzenten, die er ja aus seinen Tagen mit den Sex Pistols und den Toten Hosen kennt. Und ein junger Israelit, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, namens Uri Geller. Ja. Yeah. Die beiden sprechen über einen Illusionstrick, bei dem ein Zug verschwinden soll. Ah, ja. Ein Zug verbogen wäre auch toll. Gelbe Farbe, guter Tipp, gelbe Farbe. Und spiel nicht Monopoly. Also nochmal ganz kurz zu der Sache mit Mike. Die löst sich dann in Wohlgefallen auf, als Raimunda und Ronny am 10. Juli 2002 nun doch endlich heiraten. Wenn auch nur, um Mike den Aufenthalt zu ermöglichen. Also im Knast heiratet er seine brasilianische Stripperin nach ich weiß nicht wie vielen Jahren. Ich glaube irgendwie 30 Jahren oder so oder 28. Oder so. Ronny sagt dazu, am nächsten an den Vollzug dieser Ehe kam ich, als sie neben mir stand und ich ihr einen kleinen Klaps auf den Hintern gab. Oh. Die Hochzeitsfeier findet, logischerweise ohne Ronny, in einem nahen Pub statt. Der Pub, interessanter Funfact, wird später mal an Guy Ritchie verkauft werden. Mhm. Also der, das ist absurd. Der Stecher von Madonna. Und Macher von Filmen. Snatch habe ich vorhin erst erwähnt. Genau. Ronny bleibt im Gespräch, weil immer wieder Dokumentationen über ihn erscheinen, weil er immer wieder mit viel Tamtam ins Krankenhaus gefahren wird und weil er über viele Jahre hinweg in der Top 10 der Webseite Deathlist geführt wird. Eine Seite, die sich den höchstwahrscheinlich bald anstehenden Todesfällen widmet. Wusstet ihr, dass das existiert? Ist es nach wie vor noch? Ja. Stand 1.1.2018 wird die Liste angeführt von Kirk Douglas. Also ist es so ein, oh, die Person ist schon eher krank und da wartet man, also da liegen sozusagen in den ganzen Zeitungsmagazinen schon die Nachrufe auf Halde und man wartet nur darauf, auf den Knopf zu drücken. Ja. Okay. Ja, also es ist kein so, wir wetten, dass der jetzt hier, sondern es ist schon basierend auf irgendwie Gesundheitszustand und Alter und so weiter. Ja, okay. Ein weiteres Mal macht Ronny auf sich aufmerksam, als jemand vergisst, beim Einschluss seine Zellentür zu verriegeln. Also da geht es ihm dann schon wieder ein bisschen besser. Er klebt dann ein Post-it an die Tür, auf dem steht, ciao, ich bin dann mal in Rio. Bester Typ. Und versteckt sich im Sanitärblock. Er kommt dann, glaube ich, ins Grübeln, ob es eine gute Idee war, als Großalarm ausgelöst wird. Aber ganz ehrlich, ey, was soll er in so einem Zustand eigentlich machen? Ja. Aber überleg mal, du bist der Typ, der auf ihn aufpassen soll und mal um die Ecke aufs Klo geht, kommt zurück und sieht das. Ciao. Wie du halt einfach so deine Karriere an dir vorbeirauschen siehst in dem Moment. Am 4. Juli 2007 wird er aus dem Gefängnis in ein beaufsichtigtes Pflegeheim in Norwich verlegt und hin und wieder stellt er auch Antrag auf vorzeitige Entlassung, zu der Justizminister Jack Straw im Februar 2009 Folgendes zu sagen hat. Das Problem mit Mr. Biggs ist, dass noch niemand formell um seine Freilassung gebeten hat. Oh, okay. Was? Am 1. Juli 2009 sagt genau derselbe Jack Straw dann, aus den angefügten Gründen habe ich den Vorschlag des Ausschusses abgelehnt und Mr. Biggs Begnadigung abgelehnt. Also, es gab dann offensichtlich eine formelle Bitte um seine Freilassung. Also die Gründe, auf die er sich bezieht, sind hauptsächlich mangelnde Reue bezüglich der Tat und mangelnder Respekt bezüglich der Bestrafung. So, ja, weil das sehe ich auch. Unter anderem, weil er nicht an resozialisierenden Arbeiten teilnimmt, was ich auch geil finde. Jack Straw sagt dann am 6. August 2009 noch, ich gewähre Mr. Biggs die barmherzige Freilassung aus medizinischen Gründen. Also innerhalb von dann nochmal 5 Wochen ändert er komplett seine Meinung. Und das geht zu großen Teilen zurück auf seinen Anwalt, also auf Ronnys Anwalt, der durchaus bekannte Giovanni Di Stefano, der den Spitznamen Devil's Advocate trägt, der unter anderem auch Saddam Hussein in seiner Klientenliste hat. Ah. Also der Typ, merkt euch den Namen nicht so gut, ich glaube, da lese ich mich mal ein. Das ist ein sehr spannender italienischer Anwalt. Krasser Typ? Krasser Typ. 2 Tage vor seinem 80. Geburtstag am 7. August 2009 und damit 46 Jahre nach dem Überfall darf Ronny das Gefängnis-Pflegeheim als freier Mann verlassen. Und obwohl sein Gesundheitszustand katastrophal ist, plant er eine große Feier zu seinem 80. Geburtstag und dem 46. Jubiläum der Zuggeschichte. Sag mir, dass ich sie noch antreten konnte. Die Feier? Ja. Ja, ja, das, die erlebt er noch. Er stöhnt dann auch noch seiner Ex-Frau in Australien kurz ins Telefon, weil reden kann er ja nicht mehr. Und unfähig zu laufen, zu sprechen oder normal zu essen, lebt Ronny noch bis zum 18. Dezember 2013, also nochmal vier Jahre. Ich hoffe, er hatte ein gutes Leben trotz. Bevor er im Alter von 84 Jahren in East Barnet in London verstirbt. Also ich beurteile du sein Leben. Wir haben es gerade ausführlich. Also man kann jetzt nicht behaupten, dass er zu wenig erlebt hat. Nee. In den Jahren, also einen letzten Fakt, der noch mir völlig zu denken gibt, habe ich noch. In den Jahren vor seinem Tod aktualisiert Ronny mit Hilfe eines Redakteurs, den er schon länger kennt, seine Biografie nochmal. Und darin sind unter anderem ellenlange Danksagungen an alle möglichen Personen zu finden. Unter anderem auch an die Lee Valley Hells Angels mit der Anmerkung, you know what for. Es wird nicht weiter erklärt. Die Hells Angels. Hey, aber ganz ehrlich, wenn da nichts war, was für eine geile Idee, einfach noch mal sowas reinzustellen. So. Danke, Jungs, ihr wisst warum. Legendenbildung. Also hier nochmal die Hells Angels, ihr wisst schon warum. Guter Typ, oder? Geil. Ja. Ich bin begeistert. Ein bisschen schade, dass sein Gesundheitszustand dann so rapide bergab ging, aber. Ja, gut, aber ich meine, überleg mal, wie alt er geworden ist trotzdem. Das ist klar. Ey, der war halt, 46 Jahre auf der Flucht und ist 84 geworden, hat danach verrückt noch sein Leben in Freiheit irgendwie zumindest kurz erlebt. Ja. Also ich frage mich, ob der wirklich das Gefühl hat, dass sich das alles gelohnt hat, weil ich meine, die Kohle war nach 3 Jahren durch so und der Rest war halt echt anstrengend. Ja, aber was bizarr ist, dass das ja irgendwann Normalität wird, dass du auf der Flucht bist. Ja, ja, klar. Also wie weißt du, was Normalität werden kann? Der war Zeit seines Lebens länger auf der Flucht als nicht auf der Flucht. So. Ja, ja. Das war normal. Ich bin von dem völlig hin und weg. Es ist, glaube ich, auch ein bisschen wie mit diesem, er ist nicht Flipper, wie heißt er? Mit wem? Der Slipper? Slipper, ja, nicht Flipper. Wenn du mit deinem Flipper-Song hast, du jetzt total durcheinander gebracht. Es ist, glaube ich, auch ein Stück weit Typfrage, ob du halt entspannen kannst. Ja, so auf der Flucht. Ja. Weil ich meine, das ist genauso wie er da eine fette Party schmeißt und noch gar nicht die Finanzierung für die fette Party hat. Es gibt halt so Leute, die machen sich mehr Gedanken und es gibt halt so Leute, die machen sich keine Gedanken. Also ich er scheint mir halt ein Typ zu sein, der sich eher weniger Gedanken macht. Naja, so ich habe versucht, die Momente rauszustreichen, wo ich meine, dass es bei ihm dann jetzt so ein bisschen mal abgefallen ist, ja. Oder wo, also es gab sicherlich lange Zeiten, lange Phasen der extremen Anspannung, ja. Und dann gab es aber auch Zeiten, wo es dann mal irgendwie ein bisschen lockerer angehen hat lassen. Selbst auch in Paris schon haben sie sich dann aus dem Versteck teilweise nachts rausgeschlichen und sind mal in den Nachtclub irgendwie so. Ja. Aber es war schon lange halt ein Katz-und-Maus-Spiel. Und er hat er, glaube ich, sich viel über die Schultern geguckt. Und obwohl er im Gesicht umoperiert war, hat man ihn dann trotzdem erkannt. So. Ja, aber dass du denn nicht auch totale Paranoia irgendwann kriegst und überall irgendwann vermutest. Aber irgendwann war er dann ja an dem Punkt, wo es egal war. So, er war in Brasilien, jeder wusste, dass er in Brasilien ist und keiner konnte ihm was. Also das ist dann, glaube ich, schon auch wieder fast ein bisschen spannend, ja. Und er hat ja dann auch viel draus gemacht. Also mit den Sex Pistols auf der Bühne zu stehen, fand ich schon gut. Kann man machen. Neben Martin Bormann. Super. Super Sache das. Na dann. Danke. Vielen Dank für dieses tolle Thema. Hört auch das 6. Mal wieder rein. Schmeißt uns einen Stern über den Zaun oder besser 5 bei iTunes. Und schickt uns eine brasilianische Stripperin. Und schreibt Kommentare auf unserer Homepage. Dankeschön. Tschüss und ciao. Das war A, das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ach, halt, Moment, eins wollte ich ja unbedingt noch loswerden. Die nächste Folge kommt am 14. Februar, pünktlich zum Valentinstag. Ich habe ich habe die beste Liebesgeschichte der Welt aufgetrieben und ich freue mich schon so. Das wird der absolute Hammer. Merkt euch den 14.02. Wir hören uns.